frühlingshaften Temperaturen, zumindest im Norden, finden wir uns zur Monatsmitte wieder ein. Wir sind beim Nord-Süd-Gefälle, Ausgabe 45, und wir sind wie immer Dotti aus dem Süden. Und der Jörn aus dem Norden. Servus Jörn. Moin. Von frühlingshaft kann man schon gar nicht mehr reden, denn bei uns sind es schon sommerliche Temperaturen, also von einem Tag auf den anderen. Also Dienstag war es noch richtig bitterkalt und der Regen kam von der Seite und es war richtig usselig. Und zwei Tage später, am Donnerstag, hatten wir plötzlich 20 Grad. Es war unglaublich. Boah. Herrlich. Wir sind ja am Wochenende dann irgendwann mal, waren wir unterwegs, wir waren auf Föhr, meine Frau und ich, und dann so freitags angereist und haben so gedacht, naja, passt schon so, Inselwetter halt und windig und so. Und dann am Samstagmorgen haben wir schon so gedacht, so, Jacke, ja, und es war halt auch noch so windig. Und dann am Sonntag haben wir gesagt, die Jacke, die hätten wir jetzt auch komplett zu Hause lassen sollen, das ist ja Quatsch. Es war fantastisch. Ja, und heute auch. Also ich sitze jetzt hier zu Hause in meinem kleinen Podcast-Studio, Heizung runtergedreht, den Pulli aus, mir ist immer noch warm. Es ist fantastisch. Ich finde es richtig gut. Obwohl wir nur 16 Grad haben. Okay. Also ich bin am Wochenende Fahrrad gefahren. Ich habe das Pedelec aus dem Keller geholt und habe die erste Runde gedreht und habe mich dann zwiebelmäßig angezogen und gedacht, ich kann ja dann nach und nach, wenn es mir dann wärmer wird, alles der Reihe nach ablegen und hinten in mein kleines Köfferchen reintun. Und ich stand draußen am Fahrrad und richte mich noch so ein und stelle meinen Fahrradcomputer auf Null. Und da lief mir schon der Schweiß runter. Dann habe ich da schon angefangen, alles auszuziehen. Also es war wirklich in der prallen Sonne viel zu warm. Allerdings bin ich dann bei uns hier durch den Wald gefahren und da lag dann tatsächlich an einer Stelle noch ein halber Meter Schnee und da musste ich das Rad dann durchschieben. Doch, da hat sich's dann noch gehalten gehabt. Ja, das hat, also das Frühlingswetter hat bei uns jedenfalls zu einer regelrechten Kokosexplosion geführt. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass es im Husumer Schlosspark dieses Jahr so gut wie keine Kokosse zu sehen gibt. Also es gab welche, aber halt nicht so flächendeckend wie sonst. Normalerweise sind die Wiesen im Park halt wirklich komplett mit Blumen bedeckt. Die stehen so ein bisschen auf Abstand, aber wenn man so drüber guckt, das sieht aus wie ein großer Teppich. Und das hatten wir dieses Jahr gar nicht. Da waren ganz viele große grüne Bereiche dazwischen. Mhm. Und jetzt, wo es so warm geworden ist, sind die regelrecht ja explodiert, möchte man fast sagen. Also jetzt sieht es richtig, richtig toll aus. Und die nächsten wenigen paar Tage kann man das jetzt hier noch genießen, weil so richtig lange halten die Kokosse jetzt nicht mehr. Wir brauchen nur ein paar Tage, dann sind sie wieder weg. Mhm. Aber die grünen Flächen sind dann also auch noch bunt geworden. Genau, die haben es auch noch geschafft. Na schön. Und dabei fällt mir ein, dass Husum zum ersten Mal einen Krokusblütenkönig hat. Ach, das was? Das wollte ich eigentlich letztes Mal schon erzählen, habe ich ganz vergessen. Gibt ja jedes Jahr wird die Krokusblütenkönigin gewählt. Und in diesem Jahr haben sie es zum ersten Mal geöffnet, dass sich eben auch Männer bewerben können. Und dann war jemand, ich komme wieder nicht auf den Namen, Oke heißt er mit Vornamen, Oke Pausen, ich weiß es, muss ich nachher, schreibe ich in die Shownote, der erste Krokusblütenkönig, den Husum hat. Und wurde das irgendwie reglementiert oder wurde das irgendwie, wie war denn die Regel da? Hat das jetzt geheißen, so dieses Jahr gibt es mal einen Mann und nächstes Jahr eine Frau oder wie wurde das dann entschieden dieses Jahr? Ja, da wird immer aufgerufen, öffentlich, also hauptsächlich per Plakat und die Lokalzeitung hängt sich dann da auch mit dran, dass man also erstmal Bewerbungen einschicken kann. Und diesmal gab es eben die Regeländerung, dass sich auch Männer bewerben dürfen um dieses Amt. Und dann gab es nachher irgendwie ein Online-Voting oder so eine Coupon-Aktion, dass man irgendwie so ein Wahlzettel aus der Zeitung ausschneidet und da hinschickt. Und den hat er gewonnen. Ach so, also es war jetzt nicht automatisch klar, dass dieses Jahr auf jeden Fall ein Mann gewinnt. Sondern es war immer noch eine freie Wahl. Es waren genauso viele Frauen wieder angetreten wie auch Männer und daraus hat sich das einfach ergeben, oder? Genau, also so wie ich es verstanden habe, waren sie überrascht, dass sich überhaupt ein Mann beworben hat. Mhm. Und jetzt gibt es halt auch, jetzt gibt es mal einen Herrn, der König ist. Und der jetzt natürlich dann Husum vertreten muss von irgendwelchen Festen und Events. Mhm. Das war vermutlich dann gerade das Neue und das Interessante und deswegen hat er vermutlich die meisten Stimmen gleich bekommen. Ja, vielleicht hat er auch einfach einen sehr großen Freundeskreis, den er aktivieren konnte. Fußballverein. Auch sein. Ja, Fußballverein, was weiß ich. Die Musik. Feuerwehr, wo der überall drin ist, keine Ahnung. Naja, Mann, wir wollen nichts unterstellen, aber vielleicht hat er einfach Nein. das Amt hervorragend ausgeführt und oder war dafür prädestiniert und dann hat man ihn halt gewählt als Besten. Kann ja durchaus Ja, sein. das wird es wohl sein. Warum hat man da nicht einfach einen König und eine Königin gewählt? Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, wie beim Fasching. Da gibt es ja auch immer einen Prinz und Prinzessin, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist einfach, dass sie halt von vornherein gesagt haben, also es reicht ein Regent, ne? Also weil die Aufgaben wahrscheinlich nicht ganz so umfangreich sind. Ich kenne das zum Beispiel aus Dithmarschen, wo die Kohlregentin immer, sind immer Regentinnen, also es sind immer zwei. Und die haben halt auch richtig zu tun, weil die halt auch auf permanent auf irgendwo hier Bauernfest, da Dings, Anschnitt, da dies, jenes. Und dann natürlich auch zur Grünwoche und zu sonstigen Kreisempfängen und so weiter. Die sind richtig unterwegs und ich schätze einfach mal, ich weiß es nicht, dass der Kokosblütenkönig da nicht ganz so viele Veranstaltungen hat. Mhm. Halt nur zum Fest, zur Kokosblüte. Das Fest hat tatsächlich, findet ja immer an einem festen Datum statt und auch in diesem Jahr wieder ungefähr, 14 Tage bevor die Kokos überhaupt geblüht haben. Also da kommen dann immer busseweise die Leute an. Da ist hier großes Volksfest in der Innenstadt und am Hafen. Und natürlich flanieren die dann auch alle durch den Park. Und ganz häufig ist es so, dass die Kokosse dann noch gar nicht aufgeblüht sind. Das tut mir immer so ein bisschen leid, weil dann halt irgendwie auf dem Samstag stehen hier auf einmal 20 Reisebusse auf dem Parkplatz. Mhm. Und die sind dann mutmaßlich ein bisschen enttäuscht. Und die wirklich aus allen Ecken herkommen. Also ich habe dieses Jahr sogar Leute aus Bayern gesehen. Ja, klar. Das ist natürlich wetterabhängig. Und dann kannst du schon mal die ganze Kokosblüte um 2 Wochen verschieben. Das ist ja bei der Tulpenblüte auch, wenn du da mit den ganzen Busladungen nach Holland fährst und möchtest die Tulpenblüte sehen, dann hast halt gerade Pech, dass es sich verschoben hat um 2 Wochen oder ja, nach hinten meistens, dann stehst du dann auch da und hast noch nichts anzusehen. Genau, das ist halt so dieses Risiko. Mhm. Also dieses Jahr ist es halt einfach durch die Nässe, der Kokosmarkt ist sehr trocken, hat er sich so ein bisschen gedacht, oh, wenn das hier so nass ist, dann komme ich nicht raus. Also wir haben, ich glaube, ich habe sogar schon mal erzählt, die Kokosblüte auf dem Hündle oben, ich glaube, das sind 1500, 1600 Meter müssten das sein und da ist es dann natürlich auch so, da kann locker noch ein bisschen Schnee liegen und ein bisschen länger liegen bis in den Mai hinein und dann weiß man eben auch nicht, wann die Kokosblüte ist und da haben sie aber eine Webcam oben installiert und so kann man dann wenigstens kurzfristig entscheiden, unter der Woche kann man reinschauen und sehen, jetzt fangen sie langsam an, das könnte gut werden am Wochenende und dann kann man herkommen und sie sich anschauen. Aber so einen fixen Termin, wie du ihn gerade genannt hast, dass dann sogar ein Fest da veranstaltet wird, das geht auch bei uns nicht, nee. Naja, gut, also kannst du ja auch nicht so kurzfristig machen, dass du jetzt sagst, okay, alles klar, wahrscheinlich ist nächstes Wochenende soweit, da dann ein Riesenvolksfest zu organisieren innerhalb von wenigen Tagen. Das geht ja nicht. Halt auch nicht so. Stimmt, ja. Jo, ein ganz besonderes Fest scheint ja das Bärchen gehabt zu haben, das du als Thema mitgebracht hast. Erzähl mal. Was die nun ganz genau gefeiert haben, das ist nicht überliefert. Fest steht, dass die beiden ganz gut was geladen hatten. Und dann haben sie sich gedacht, auch wir könnten ja mal schön eine rauchen. Und wollten das aber nicht während der Fahrt und nicht im Auto machen, also sind sie dafür rechts rangefahren und das eigentlich relativ vorschriftsmäßig, das Auto abgestellt und sind ein paar Meter weggegangen, haben sich eine Zigarette angezündet. Das Blöde war jetzt, dass sie sich für die Aktion ausgerechnet den Elbtunnel ausgesucht haben, wo es halt keinen Standstreifen gibt, also man darf da nicht anhalten, es sei denn, man hat eine Panne und wenn man da anhält, dann springt halt diese ganze große Maschinerie an, die hinterm Elbtunnel halt dann dranhängt, also mit der, die Überwachungszentrale sieht das, da steht ein Fahrzeug und das bewegt sich nicht, also wird erstmal mindestens eine Spur gesperrt, besser gleich die ganze Röhre und dann fährt da mal jemand hin, um zu gucken, was ist denn da los. Ja, und so haben sie es halt auch diesmal gemacht und stellt sich raus, also dass dieses Bärchen da ganz gemütlich im Fluchttunnel stand und sich eine schöne Zigarette angezündet hatte. Sie hatte gar keinen Führerschein. Ihm war der Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer schon vor einiger Zeit entzogen worden und gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Und entsprechend hatte sich es dann einigermaßen ausgequalmt und vor allem die Sache mit dem Autofahren, das ist dann jetzt auch relativ länger vorbei. Es ist auch nicht so ganz überliefert, wo die beiden nun herkamen. Das wäre vielleicht auch noch ein spannender Aspekt, um da, also wohin sie unterwegs waren, ne? Von Norden nach Süden und wie weit und so. Würde mich ja auch mal interessieren. Wieso spielt das jetzt eine Rolle? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, die Frage, wer von den beiden gefahren ist, erübrigt sich auch. Sie durften ja beide nicht fahren. Also von dem her, Genau. Ja. Die Sprenkleranlage ist auch nicht angegangen durch den Rauch. Also scheint glaub, auch nicht. Also ich bin relativ sicher, dass da keine Sprenkleranlage geht. Ja nicht wegen den Abgasen, gell? Ja. Aber ja. Überwachung mit Kameras. Also das werden sie ja dann vermutlich gleich gesehen haben, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich denke mal, dass auch dieser Notausgang von Kameras überwacht wird. Dann müssten sie die ja eigentlich da schon stehen sehen haben. Ja, genau. Also der Tunnel ist sehr, sehr, sehr engmaschig kontrolliert mit Kameras und Sensoren. Also sprich, die merken auch, wenn du die Tür vom Fluchttunnel aufmachst, da geht auch schon ein Alarm an, weil ne, wenn da jemand in den Fluchttunnel geht, dann ist irgendwas faul im Tunnel, weil das eigentlich ja keiner macht. Der Tunnel hat auch seine eigenen Feuerwehrstationen an jeder Einfahrt und da wird dann eben je nach Fahrtrichtung die eine oder die andere losgeschickt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Feuerwehr da auch gleich mit ausgerückt ist oder ob sie erstmal nur die Polizei angerufen haben, die da auch in der Nähe stationiert ist, um eben schnell im Tunnel sein zu können, wenn was ist. Und das ist, soweit ich weiß, aber auch ohnehin Vorschrift. Also Tunnel ab einer bestimmten Länge müssen so eine engmaschige Überwachung haben. Zum Beispiel auch der beim Nord-Ostsee-Kanal-Tunnel in Rendsburg, da gibt es keine Feuerwehr, aber zumindest diese Überwachung, die ist da auch ganz stark mit Kameras und so weiter. Und entsprechend wird das wohl auch in Bayern so sein. Gehe ich davon aus. Gibt es das bei euch? Gibt es bei uns Tunnel? Wo ist denn bei uns der nächste Tunnel? Ach, 12 Kilometer entfernt, aber das ist nur ein ganz kurzer. Aber da fragst du mich jetzt gerade Sachen, keine Ahnung. Mich würde jetzt auch in diesem Zusammenhang interessieren, was die jetzt alles für Sachen zu erwarten haben, welche für was können die belangt werden? Tja, also natürlich erstmal fahren ohne Führerschein, ja, ohne Fahrerlaubnis. Ja. Dann nehme ich mal an, dass sie auch wegen Trunkenheit am Steuer noch verknackt werden. Weiß gar nicht, ob das geht. In beiden Fällen, also dass man für ein Vergehen zwei verschiedene Strafen bekommt, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Und dann werden sie zumindest die Kosten für den Abschlepper übernehmen müssen. Ob da noch weitere Einsatzkosten dranhängen, die denen auch noch aufgepumpt werden, keine Ahnung. Die hatten da bestimmt absolutes Halteverbot. Ob wegen solchen Sachen, die auch noch belangt werden können, das ist natürlich. Naja, wie es aber grundsätzlich, also ich glaube, auf der Autobahn gilt ja sowieso Halteverbot. Ja, ja. Abgesehen eben von der Panne, wenn es so alternativlos ist. Missbrauch von... Naja, gut. Also da mal eine Tür aufmachen, reingehen, würde ich jetzt noch nicht als Missbrauch sehen. Aber die haben sich da auf jeden Fall, glaube ich, gut was aufgehalst. Und was mir aufgefallen ist, auch in ganz anderen Zusammenhängen, also ich kriege ja dienstlich eine ganze Menge Polizeipressemitteilungen und ganz viele Straftäter werden wegen so einem blöden Verhalten verknackt. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir haben hier auch schon mal drüber gesprochen, dass es ganz, ganz häufig so ist, dass irgendwo jemand am Bahnhof steht, außerhalb des gekennzeichneten Raucherbereichs, sich eine Zigarette anmacht, wird angesprochen von der Bundespolizei, muss mit auf die Wache, Personalien festgestellt, hoch ein Haftbefehl, hoch noch eine ausstehende Strafzahlung von mehreren tausend Euro. Können Sie die bezahlen? Nein? Aha. Und das hast du ganz, ganz häufig. Und wie gesagt, bei ihm war es ja auch wieder so. Da liegt ein offener Haftbefehl gegen ihn vor und dann macht er so eine Schoten. Ich verstehe das gar nicht. Das stimmt. Sich so schlau vorkommen, oder? Naja, wenn Alkohol im Spiel war, hat der wahrscheinlich in dem Moment gar nicht dran gedacht. Ja, aber er wusste ja, dass ihm auch der Führerschein entzogen wurde und ich weiß nicht, ob dieser Haftbefehl damit im Zusammenhang steht, aber sich dann auch noch ins Auto zu setzen und dann noch so ein Risiko einzugehen, ein doppeltes Risiko, da gehört schon eine Menge zu. Ja, könntest du recht haben, aber ich glaube, so weit denkt er in dem Moment nicht. Dem wird dann in dem Moment alles egal sein, weil ihm kann ja keiner was, weil Führerschein ist ja schon weg, kann man nicht mehr abnehmen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in den Köpfen von solchen Menschen vorgeht, aber keine Ahnung. Sehr schön. Was wollen Sie denn von mir? Ich habe doch gar keinen Führerschein. Genau. Führerschein im Zuge in Jahre schon. Ja, und was erwartet die Leute, die die Hitlerglocke ja, beschädigt haben, muss man ja schon fast sagen. Da stand ja auch was in der Zeitung. Ja, da hat uns Mrs. Tudor darauf hingewiesen bei Twitter, dass jemand sich an einer Hitlerglocke zu schaffen gemacht hat. Und zwar war es so, dass da, und zwar geht es um eine andere Hitlerglocke als die, die wir besprochen haben. Die hier steht in Niedersachsen, ich habe es mir aufgeschrieben. Weserdorf-Schweringen. Richtig, genau. Und dort haben Unbekannte einfach mal relativ entspannt das Hakenkreuz und auch so ein Spruch weggeflext von der Glocke und haben das einfach dafür gesorgt, dass man das nicht mehr lesen kann. Letztlich ja etwas, das wir so ähnlich auch schon mal in der vergangenen Folge besprochen haben. Und da ist es jetzt so, dass also zumindest die Kirchengemeinde noch keinen Strafantrag gestellt hat, noch keine Anzeige erstattet hat, sondern erstmal einen Sachverständigen hinzugezogen hat, ob die Glocke dadurch wirklich beschädigt worden ist, sprich in ihrem Klang beeinträchtigt worden ist. Und das scheint zumindest so zu sein, nach einer ersten Begutachtung, dass das nicht der Fall ist. Ja, aber reicht das aus? Ich meine ja auch, das Aussehen ist ja beschädigt worden. Ja, da ist jetzt eine ziemlich große blanke Stelle an der ansonsten ziemlich alten Glocke. Und nicht nur im Ton, also im Ton ist er ja offensichtlich nicht beschädigt worden, aber im Aussehen, und das ist doch vielleicht auch schon strafbar. Und auch vor allem das Ansehen, das jetzt natürlich auch Schaden nimmt, denn dem Ganzen ging ja ein monatelanger Streit wieder vorneweg, dass eben dieses Nazi-Symbol, wie waren das im Allgemeinen, die Landeskirche hat wohl geprüft durch einen Sachverständigen, wie war denn das? Ich habe es noch selber gelesen und bin da auch drauf aufmerksam geworden. Es ging also auch irgendwie, die wollen sie nicht mehr aufhängen. Da gab es Gegner, die gesagt haben, sowas könnt ihr nicht wieder aufhängen. Aber die Gemeinde, die hat dann auch wieder dafür gestimmt und gesagt, das ist auch einfach ein Teil unserer Geschichte und das gehört dazu. Und sie waren jetzt, glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wieder dafür, sie aufzuhängen. Das war jetzt wohl durch. Und das ist aber schon wieder länger her. Ich glaube, im September war das, als ich das zum letzten Mal gelesen hatte. Die Glocke war im September entdeckt und zwischenzeitlich außer Betrieb genommen worden. Im März war entschieden worden, die Glocke wieder läuten zu lassen. Jetzt habe ich es gefunden, genau. Ja, und dann waren wohl welche schneller und haben das Ganze mit einem Winkelschleifer sind sie dem Ganzen zu Leibe gerückt und haben das Hakenkreuz entfernt. Und jetzt hat offenbar vor 6 Tagen auch die Landeskirche Stellung genommen. Ich versuche das hier gerade mal zu überfliegen. Und zwar wollen sie jetzt erstmal prüfen, welche Schritte zu ergreifen sind. Haben da sehr intensiv diskutiert und wollen ja genau weiterleiten lassen. Sie können einerseits nachvollziehen, dass da Fakten geschaffen worden sind, andererseits sehe man die Verantwortlichen der Gemeinde immer noch in der Pflicht, die Aufarbeitung der Geschichte dieser Glocke weiterzuführen. Ja, aber eigentlich ist das Selbstjustiz, was die da gemacht haben, gell? Richtig. Und das ist strafbar. Also es ist Sachbeschädigung, kann man eigentlich nichts sagen. Aber ich meine, sie haben meine vollste Sympathie, weil ich habe ja auch in der letzten Episode gesagt, also ich kann das nicht verknusen, dass man so eine Glocke dann bimmeln lässt, gerade weil mich das dieser Ton stören würde. Weißt du, dieser Ton, der das hinausträgt. Naja. Ja, also sprich eigentlich, und ich glaube, da sind, also wenn man das zu Ende denkt, müssten dann eben solche Glocken einfach ja eingeschmolzen und neu gegossen werden ohne das Hakenkreuz. Und dann wär's dann für dich wieder okay. Tja. Wenn man jetzt also die Glocke, über die wir letztes Mal gesprochen haben, wenn man die nähme und sagt, ja komm, dann machen wir halt eine neue draus, wo was weiß ich, eine Friedenstaube drauf ist oder so. Ich glaube schon, dann schon. Gerade mit dem Hinblick, den Vorschlag, den du genannt hast, da eine Friedenstaube drauf zu machen und das Ganze, ja, ich glaube, das wäre dann eine Wiedergutmachung. Das würde ich dann so sehen. Und dann neu weihen lassen und dann würde ich sagen, ja, das ist in Ordnung. Ist das jetzt ein falscher Gedanke von mir? Ja, die werden, klar werden die geweiht. Die haben doch da auch so eine, was ist das, eine Hochzeit oder was? Nee, eine Hochzeit war beim Schiff, glaube ich, gell? Nee, beim Auto. Also hierzulande im Norden werden weder Gegenstände noch Tiere gesegnet. Okay. Also wenn jetzt zum Beispiel, irgendwie, keine Ahnung, ne, so dieser Klassiker, wenn die Gemeinde kriegt ein neues Feuerwehrauto zum Beispiel. Und dann kommt irgendjemand auf die Idee, den örtlichen Pastor zu fragen, Mensch, können Sie das Ding nicht segnen wegen allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser im Tank? Und da gibt es eigentlich so dieses Ding, nee, das macht die Kirche eigentlich nicht. Und dann greifen sie halt immer so zu dem Trick, dass sie halt nicht das Feuerwehrfahrzeug segnen, sondern halt die Leute segnen, die zufällig in dem Auto drin sitzen in dem Moment. Aber so diese Segnung oder Weihung eines Gegenstandes, ich müsste dann nochmal meine Frau fragen, ob das bei Glocken auch so ist, aber mein Stand ist eigentlich, dass zumindest hier in Norddeutschland Gegenstände nicht gesegnet oder geweiht werden. Also ich habe im Hinterkopf, dass bei uns schon Feuerwehrfahrzeuge geweiht werden oder ja, doch. Und ich kenne das, dass diese Glocke, wenn sie da irgendwie aus dieser Asche herausgenommen wird oder so, die Asche ist ja dann auch irgendwie ein bisschen festgebacken oder so und dann wird die da rausgehauen aus dieser Asche, dass dann sogar ganze Delegationen von dieser Kirchengemeinde dorthin fahren und diesen Moment dann erleben. Und so viel ich weiß, ist dann auch der Pfarrer dabei und segnet die auch. Aber was jetzt segnen und weihen ist, das darfst du mich jetzt nicht fragen, was da der Unterschied ist. Im Prinzip ist das Gleiche. Ja, gut. Nur Segen ist halt letztlich nur diese Handbewegung, ne? Kreuzschlagen und fertig. Und weihen ist dann noch mit Weihwasser zusammen. Aber vielleicht gibt es da auch einfach einen Unterschied im Verständnis zwischen katholisch und evangelisch. Das könnte durchaus sein, ja. Wenn noch so ein Dings rum, keine Ahnung. Aber zurück zum Thema. Also ich glaube, damit könnte ich leben, wenn die dann eingeschmolzen werden würde und dann von das Material verwendet werden würde und vielleicht ein anderer Spruch hinein zum Gedenken oder irgend sowas. Und damit könnte ich dann leben, ja. Ist das grenzwertig? Ist das eine Grauzone? Ich weiß es nicht, aber... Ich habe keine Ahnung. Also, das kann ich jetzt nur aus dem Gefühl heraus sagen, weißt du? Ja, ja, eben. Also das ist ja... Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das irgendwie eine Grauzone ist, weil am Ende ist es ja immer noch das gleiche Material. Es ist einfach nur in eine andere Form gegossen. Aber andererseits sagt man ja auch Schwerter zu Pflugscharen. So, das ist ja so ein altes Stichwort. Ja, das gleiche Material, es ist die gleiche Geschichte noch dahinter. Nee, aber trotzdem dieses Einschmelzen und dieses Reinigen, dieses etwas anderes draus machen, ich weiß es nicht. Also damit könnte ich, glaube ich, leben. Ich könnte auch damit leben, wenn sie die jetzt irgendwo hinstellen würden und das als Mahnmal in Anführungszeichen verkaufen würden, könnte ich ja auch damit leben. Aber dass die dann wirklich in einer Kirche mit dem Originalschriftzug da oben noch bimmelt, nee, das wäre jetzt so gar nicht meins. Da hätte ich ein Problem damit. Und wenn sie die jetzt aufhängen mit diesem Weggeflexten, hätte ich auch kein Problem damit. Ich gebe dir grundsätzlich recht. Also ich sehe es genauso. Also so eine Hitlerglocke abhängen und neben die Kirche würde ich es vielleicht noch nicht mal stellen, sondern in den Kirchraum stellen mit einem kritischen, einordnenden Text von einem Historiker oder sowas. Das könnte ich mir schon auch vorstellen. Das Problem ist halt immer, dass so eine Glocke ja auch arschteuer ist in der Herstellung. Deswegen ist das ja auch so ein Riesenevent, wo dann auch die halbe Kirchengemeinde mit dem Bus dann da zur Gießerei hinfährt, um diesen Moment mitzuerleben. Ich glaube, das ist halt für eine Kirchengemeinde in der Regel nicht so einfach. Du meinst die Neuherstellung? Ja. Ach so, okay. Ja gut, das ist ein anderes Ding. Aber war da nicht bei der Kirchenglocke, die wir da letztes Mal hatten, die da irgendwo waren, die war die nicht in Bayern irgendwo oder im Schwäbischen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich meine im Schwäbischen. Ja, war da nicht sogar die finanzielle Sache geregelt worden, weil irgendwie die Gemeinde gesagt hat, sie zahlen das mit 50.000 Euro? Also da war ja das Geld eigentlich kein Problem. Da habe ich jetzt gerade gar keine... Also ich habe das so im Hinterkopf noch irgendwie... Ja, man weiß es nicht, wie man damit umgeht. Aber du hast gerade eben gesagt, du hättest kein Problem, sie in der Kirche stehen zu lassen. Warum? Aber außen schon. Warum das denn? Na, weil einfach wegen Vandalismusgefahr sozusagen. Ach so. Deswegen. Das letzte Mal war es in Herxheim am Berg. Und die haben sich dafür entschieden, die weiterläuten zu lassen. Genau. Die evangelische Kirche der Pfalz bot an, die Kosten für die Demontage der alten und die Anschaffung einer neuen zu übernehmen. Die haben sich dagegen entschieden. Sowas. Ja, aber jetzt muss ich nochmal zurückkommen. Du würdest sie draußen nicht hinstellen lassen, aber drinnen schon. Und den Brandherd also in die Kirche hineinholen. Naja, also wenn so eine Glocke mit einem Hakenkreuz drauf, und da hängt es natürlich auch sehr stark davon ab, in was für einer Gegend du dich geografisch befindest oder politisch du dich befindest. Ne? Also wenn du jetzt eine große Antifa-Szene hast, dann würde ich mir sowieso grundsätzlich überlegen. Aber wenn du jetzt eine Glocke hast mit einem Hakenkreuz drauf und du stellst sie vor die Kirche, dann ist sie da unbeobachtet, unbewacht. Und dementsprechend möglicherweise entweder kommt irgendjemand auf die Idee, ich flex das Ding kaputt. Oder es kommt jemand auf die Idee und sagt, ich nehme mal den Radlader aus der Scheune und dann werden wir schon dafür sorgen, dass sich da keiner dran vergreift. So geschehen beispielsweise auf der Halbinsel Eiderstedt hier in Nordfriesland vor einigen Jahren, wo es nämlich auch eine Kirchenglocke gab, angeblich wohl von Hitler persönlich gespendet. Und da ging es eben auch darum, was passiert mit der Glocke, was machen wir damit? Und die war schon runter und ist jetzt auf einmal verschwunden. Und da redet auch seit Jahren keiner mehr drüber. Wir haben also sehr lange versucht, da jemanden zu finden in dem Dorf, der uns da weiterhilft oder so und der die Geschichte mal erklären kann. Und die Mauern alle, der ganze Gemeinderat ist da, hüllt sich da in Schweigen. Also die wird irgendwo in der Scheune ganz hinten unterm Heu stehen oder, keine Ahnung, vielleicht hat sie einer einen Deich eingebuddelt, man weiß es nicht. Im Detail, Metalldetektor mal über den Deich wandern. Ja, genau. Und das passiert ja halt nicht, wenn die Glocke in der Kirche selber steht oder im Vorraum steht. Wie gesagt, dann mit einem einordnenden historischen Text dazu. Und das wäre jetzt so meine Variante. Dass man halt sagt, okay, wir zerstören sie nicht, aber wir lassen sie auch nicht einfach unreflektiert hängen, sondern weisen darauf hin, was die für eine zweifelhafte oder schändliche Geschichte hat. Ja, das ist ein interessanter Gedankengang. Doch, kann ich jetzt nachvollziehen. Es klang etwas seltsam, warum du die in die Kirche reinbringen möchtest. Da würde ich eher die Gefahr sehen, dass das zu sehr mit der Kirche in Verbindung gebracht wird, beziehungsweise dass dann in der Kirche selbst Unruhe entsteht oder jemand einbricht und dort irgendwas noch kaputt macht oder so. Also hätte mir dann mehr Sorgen gemacht eigentlich. Da gibt es bestimmt noch einige mehr von diesen Glocken, die irgendwo verteilt sind in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Und da werden wir immer wieder was davon zu lesen bekommen, denke ich. Das denke ich auch. Was es auch immer wieder gibt, sind Tierquälereien. Und da hast du auch wieder was entdeckt. Ich habe also da ist mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen. Und zwar geht es um den Zoo in Neumünster. Die haben so eine Futtertonne, also wo man Futterspenden reintun kann. Also wenn du zu Hause irgendwie altes Brot hast oder keine Ahnung was, ja, dann kannst du es da reintun und dann nehmen die das als Tierfutter. Und die werden täglich geleert und da wird dann auch eben geguckt, was ist da drin, welches Tier verträgt was. Also du kannst ja nicht jedem Tier alles geben. Und diesmal haben Mitarbeiter des Zoos in Brötchen Reißzwecken gefunden. Da hat also jemand Büroklammern und Reißzwecken und überhaupt Metallteile in die Brötchen reingesteckt und die dann in die Futtertonne geworfen. Das hätte, also wenn sie das an die Pferde und Esel verfüttert hätten, hätte das zu schlimmen Verletzungen führen können. Da waren sie heilfroh, dass die Mitarbeiter so aufmerksam waren, dass sie nicht eben gesagt haben, Brötchen, Brötchen, Brötchen, alles in einen Eimer, hier Esel, viel Spaß. Sondern dass die halt sich das genau angeguckt haben. Oder ich stelle mir vor, dass das jemand in der Hand hatte vielleicht und hat gemerkt, so, oh, hier ist etwas komisch. Ja, und sowas gibt es halt auch leider viel zu häufig. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass es da wirklich jedes Teil einzeln in der Hand genommen wird, weil ich kenne das jetzt hier bei uns von einem Wildschweingehege, wo die Leute auch hingehen können und dort ihr Brot und ja, Kartoffelreste und so reinschmeißen können. Und das wird auch alles kontrolliert, weil da kann ja sonst was drin sein. Da können ja Zigarettenkippen drin sein oder irgendwelche andere Sachen. Also da wird schon immer gut nachgeguckt, ob auch alles in Ordnung ist. Ich hätte eher beim Lesen des Berichts gedacht, wie kann man denn so blöd sein und annehmen, dass das nicht kontrolliert wird. Also mir ging es da genau andersrum. Also so wie ich das verstanden habe, dann auch im Nachgang in Interviews, war die Leitung des Zoos, wir waren ziemlich schockiert davon, dass das passiert ist. Und haben auch gesagt, also sie sind froh und dankbar, dass die Mitarbeiter eben so aufmerksam gucken. Und dass sie jetzt halt diese Kontrolle ganz verpflichtend immer machen wollen. Und dass es immer so eng sein soll, dass sie dass das in sowas nicht mehr passieren kann. Ich weiß, also ich nehme an, dass die Mitarbeiter vielleicht auch schon von sich aus einfach immer sehr genau hingeguckt haben, um das so ein bisschen auseinander zu sortieren. Aber wie gesagt, ich könnte mir eben auch vorstellen, dass man so eine Tonne einfach nimmt, sie ausschüttet und sagt, ja, alles klar, können die Schweine haben oder so. Ja, aber stell dir vor, da läuft einer vorbei und schmeißt irgendwie noch irgendwie ein Ü-Ei, ein Kinderspielzeug rein oder irgendein Plastikbecher von McDonald's oder irgend sowas. Das muss doch angeschaut werden, was da alles drin ist in dem. Ja gut, da werden sie sich sicherlich eine Lehre draus gezogen haben jetzt und das denke ich auch, besser darauf achten. Aber mich würde es halt auch interessieren, welcher Honk da unterwegs ist und was der gegen diesen Zoo in Neumünster einzuwenden hatte. Warum der das gemacht hat, ist ja immer wieder die Frage, warum tun Menschen so etwas? Es ist unfassbar, ist nicht zu erklären. Ist das, nee, ist das nicht. Aufmerksamkeitsdefizit oder was hat der an der Waffel? Keine Ahnung, ich glaube, dass solche Leute einfach sehr, sehr unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind und das an anderen, in dem Fall Tieren, auslassen wollen. Und Schwächere. Oder es ist halt möglicherweise eben auch es gibt ja auch genug Gegner von Zoos, die darauf mit solchen Mitteln dann, obwohl das sind ja eigentlich auch eben Tierschützer. Ja, eben. Dass die Tiere eben verletzen würden, um genau darauf aufmerksam zu machen, dass sie in Zoos nichts zu suchen haben. Ja. Das ist auch Quatsch. Ja, habe ich selber gemerkt. aber merkst du daran, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen und ich finde überhaupt keinen Erklärungsansatz, wie ich das für mich auch begreiflich machen kann, was in solchen Leuten vorgeht. Ja, hat denn auch keiner, ist denn noch nie jemand erwischt worden dabei oder ist da noch niemand gestellt worden und gefragt worden, warum machst denn du so einen Stuss? Also dass auch so Leute, die das Futter von Hunden da Reißzwecken und sowas reinmachen, die müssen doch auch irgendwann mal erwischt worden sein. Hat da noch nie jemand mal nachgefragt und gesagt, was brennt eigentlich bei dir im Hirn? Also tatsächlich werden die relativ selten erwischt. Also das ist, wir haben das ja immer wieder, also meine Frau ist ja in diversen Facebook-Gruppen gerade jetzt auch hier, was für unseren Wohnort angeht. Und da hast du eigentlich mehrmals im Monat, dass irgendwo jemand meldet, dass wieder Giftköder gefunden worden sind oder präparierte Köder. Wir haben zum Beispiel im Schlosspark, was eigentlich so unsere Standard-Hunderunde ist, da hält sich auch fast den ganzen Tag jemand auf, der von Hartz IV lebt und der einfach dann sagt, ich muss irgendwie raus, ich muss mich beschäftigen und der sammelt da ehrenamtlich Müll auf. Und das ist ganz gut, dass dem fällt halt sowas auf, der findet sowas. Und der meldet das dann auch und sagt Hundebesitzern Bescheid, pass auf, da hinten lagen Köder, dass man den Hund eben an die kürzere Leine nehmen kann, um da so ein bisschen zu gucken. Und ich lasse meinen Hund nicht mehr einfach so im Gebüsch schnüffeln. Mhm. Zumindest nicht, ohne dass ich ganz genau hingucke, was da ist. Mhm. Und ich versuche auch immer zu verhindern, dass der Hund irgendwas einfach so frisst, was auf dem Boden liegt. Aus genau dem Grund. Klappt nicht immer. Manchmal ist er auch schneller als ich. Aber du weißt halt nicht, was da liegt. Ob da jetzt einfach wirklich nur jemand, ob da jemandem was vom Döner runtergefallen ist oder ob da, keine Ahnung, ob der das irgendwie in Verdünner getunkt hat oder weiß der Schinder was. Also wirklich mir völlig unverständlich, wie man sowas machen kann. Also haben wir das die Stimmung jetzt schon so weit runtergezogen, wir sind doch noch gar nicht fertig. Das kann doch nicht sein. Wir hätten das ans Ende ziehen sollen. Hätten wir machen sollen, ne? Aber wo wir gerade beim Thema Hunde sind, du hast da auch einen schönen Zeitungsartikel ausgegraben, sogar mit einem tollen Foto drin. Was war denn da los? Da war auch ein Hund involviert. Ja, das Ganze ist ja schon vor über einem Jahr wohl passiert, aber jetzt ist dieses Bild erst an die Öffentlichkeit geraten. Denn ein Hund hat ein Häufchen gemacht und das ausgerechnet vor einem Radargerät. Und dieses Radargerät hat dann auch genau in diesem Moment geblitzdingst und hat nicht nur den Verkehrssünder geblitzt, der da mit Tempo 42 statt 30 eine Fußgängerzone oder eine beruhigte verkehrsberuhigte Zone gefahren ist, sondern eben auch besagten Hund, der genau vor der Linse stand. Und dieses Foto, das hat jetzt die Twitter-Gemeinde amüsiert. Das ist jetzt wohl erst von der Polizei freigegeben worden und online gestellt worden und ist dann wohl durch sämtliche Netzwerke gegangen. Und das fand ich sensationell, denn man sieht wirklich so diese bucklige Haltung von dem Hund, wie er da gerade abgackert. Und ich fand das so herrlich. Ich habe das echt gefeiert, als ich das gesehen habe. Schöner wäre jetzt natürlich nur noch gewesen, wenn der Hund so positioniert gewesen wäre, dass man das Kennzeichen vom Auto nicht erkennen kann. Ach aber ja. So wie dann, wie das Foto aussieht, ist der ja erwischt worden, der Autofahrer. Das sieht fast so aus, ja, dass das Nummernschild zu sehen war. Es muss dann wohl auch ein bisschen dunkel gewesen sein. Jedenfalls sieht man die Scheinwerfer des Autos. Die strahlen dann auch noch den Hund so toll an. Also es ist ein richtig tolles Bild. Der ist super illuminiert, das Bild, ja. Ja, genau. Aber nicht nur die Polizei war sehr amüsiert, steht da in dem Zeitungsbericht. Ich glaube, Herrchen bzw. Frauchen wird dann auch gelacht haben. Ja, wenn sie es denn mitbekommen haben. Ne? Es ist ja leider nicht jeder bei Twitter. Es sollten ja viel mehr Leute bei Twitter sein. Genau. Finde ich. Aber vielleicht lesen ja auch ein paar Zeitungen, weil wie gesagt, ich habe es in der Zeitung gesehen. Und, Ach ja, stimmt. Ja. Zeitung gibt es ja auch. Die Zeitung gibt es auch noch, ja. Social Media der Steinzeit. Hallo? Dusch. Lies mal deine Zeitungen online, dann kommen dauernd solche Adblocker da und lassen dich nicht weiterlesen. Das ist auch nicht so toll. Ja, das stimmt natürlich. Andererseits, also ich kriege ja hier in Husum, ich bin ja super genervt von den Zeitungsverlagen, die es hier gibt. Die Tageszeitung haben wir nicht abonniert, aber wir kriegen trotzdem zweimal in der Woche diese kostenlosen Werbe Zeitungen, ne? Wo halt so ein paar Alibi-Artikel drin sind, die immer auch schlecht geschrieben sind. Das ist immer ganz furchtbar. Und damit kann man dann rechtfertigen, dass halt ganz viel Werbung drin liegt. Und das ist dann natürlich keine Werbesendung, sondern ein journalistisches Produkt. Und deswegen gibt es da Unterschiede. Deswegen müssen die sich nicht zwingend an den Keine-Werbung-Aufkleber halten. Das sind tatsächlich, ich habe die eine mal gewogen, wiegt über 1 Kilo, Ui. Die Mittwochsausgabe. Oh. So viel Werbung ist da drin und unser Vermieter hat uns hier in Anführungszeichen nur eine 60 Liter Altpapiertonne hingestellt, die alle 4 Wochen geleert wird und die ist nach 3 Wochen spätestens randvoll mit dem Mist. Das ist echt furchtbar. Mhm. Aber wenn du jetzt an deinen Briefkasten hinschreibst, auch nicht das Blatt XY einwerfen, dann müssen sie sich ja daran halten. Ja, die Frage ist, also ich sehe ja immer, wer die austeilt und ich glaube, denen ist das einfach völlig wurscht. Also ich habe die auch schon mehrfach darauf angesprochen, dass sie das bei uns bitte nicht machen sollen. Aber ich muss da echt, also ja, wird das einfach machen müssen, dass wir da einen anderen Zettel dran machen, das geht gar nicht. Ja gut, ich von unserer Tageszeitung, die habe ich ja abonniert und da ist dann auch immer das Blättle mit drin am Donnerstag, nee, auch am Mittwoch. Und dann gibt es noch so eine Samstagsausgabe und die wird dann halt in den Briefkasten geschmissen, aber ich lese es auch gerne. Also da ich gehe auch nach Angeboten einkaufen. Also wenn ich dann irgendwo sehe, dass, keine Ahnung, Supermarkt XY irgendwas im Angebot hat, dann richte ich mich auch danach. Also für mich ist es sogar wertvoll und ich lese das dann ganz gerne. Die Berichte selber, da gebe ich dir recht, die sind nicht immer besonders journalistisch aufgearbeitet. Das sind meistens irgendwelche Haushaltstipps oder von irgendwelchen vorgefertigten DPA-Meldungen oder sowas. Aber meistens ja noch nicht mal das. Das ist ja das Schlimme. Also bei uns gibt es halt bei der einen Zeitung, die schicken halt auch wirklich Leute raus zu Terminen, die sieht man dann immer mal wieder. Die machen dann halt irgendwie ein mittelmäßiges Foto. Das ist ja auch als irgendwann war eine Veranstaltung, weiß ich nicht mehr, wo sie einfach, offenbar hat dieser Mensch nur ein Foto gemacht und hat noch nicht mal gesagt, bitte alle mal hergucken. So, da hast du halt einen, der in die Kamera guckt und der ein bisschen lächelt. Zwei andere sind noch dabei, die Klamotten zu richten und der dritte guckt ganz woanders hin. Und das ist schon mal Punkt 1. Und dann halt auch, also wenn es wenigstens irgendwie DPA wäre oder eine Pressemitteilung von jemandem, der das schon mal gemacht hat, dann hättest du halt auch einen Text, den du einigermaßen lesen kannst. Aber ich sitze da ganz häufig davor und denke mir, meine Güte, das sind so Basiswissen Lokaljournalismus oder Basiswissen Text schreiben, dass da einfach gar nicht vorhanden ist. Natürlich, das wird kostenlos verteilt und da ist dann, kommt es auf die Qualität nicht so wahnsinnig an. Die verdienen sich dann noch ein bisschen was zur, keine Ahnung, Schule oder Rente mit dazu, dass sie da mal so einen Artikel schreiben am Wochenende. Und das nervt einfach nur. Ja, entweder so oder es ist Zweitverwertung, dass das, was in der Zeitung schon drin gestanden hat, dann nochmal da drin steht und nochmal aufbereitet wird auf einfache Art und Weise. Wobei also mindestens eine von den Zeitungen unabhängig von der Tageszeitung kommt. Das ist einfach so eine reine Werbepostille. Okay. Aber wurscht. Tatsächlich, also ich gucke auch gelegentlich in die Angebotsblätter rein. Mir ist das häufig zu aufwendig, dann noch irgendwie die Preise zu vergleichen. Ich fahre halt einfach irgendwo einkaufen und hole das, was wir brauchen. Mhm. Aber unabhängig davon, selbst wenn ich die ob ich die durchlöse oder nicht, wegschmeißen muss ich sie ja sowieso. Also die Mülltonne wird dadurch ja nicht leerer, dass ich die lese. Das stimmt, ja. Ja. Wobei ich sagen muss, ich lese immer noch gerne die gedruckte Version, weil es etwas anderes ist, als am Bildschirm zu sitzen. Also ich sitze ja den ganzen Tag am Bildschirm, schaue da rein in diese helle, grelle Fläche und dann mag ich es eigentlich ganz gern, wenn ich dann am Wochenende mir die Tageszeitung hernehme und sie auf dem Tisch schön breit ausbreite und dort gemütlich lese. Also ich bin da ja noch nicht umgestiegen auf digital. Ich habe sie zwar auch als digitale abonniert, aber da das Tablet dann anschmeißen, das Ding runterzuladen und dann dort auch noch in den Bildschirm reinzustarren, da habe ich eigentlich keine Lust. Also da bin ich immer noch oldschool. Und dann nehme ich auch in Kauf, dass unsere Tonne relativ schnell voll wird. Und was natürlich auch ist, am Wochenende das Gemüse einwickeln kannst du in ein Tablet nicht so gut wie in der Zeitung. Das stimmt. Von dem her. Das ist natürlich vollkommen recht. Ja. Ich meine, du kannst es versuchen, aber wird teuer. Ja, es gibt ja jetzt dann immer mehr so auch biegbare Displays. Ja, ein bisschen was machen. Oh ja, jede Woche so ein Display, nicht schlecht. Genau. Apropos, wo wir gerade beim Einkaufen sind, ich wollte das Thema eigentlich gar nicht mit reinnehmen, weil es so dämlich ist, aber ich habe... dann wird es jetzt bestimmt super spannend, liebe Hörer. Geht's fein ab. Hätte ich so nicht anteasern sollen, oder? Nee, das war sehr ungeschickt. Aber gut, lass mich mal überraschen. Was kommt jetzt? Ich habe in der Zeitung gelesen, es war sogar ein Fünfspalter, also bitteschön. Da stand ganz groß als Überschrift: Diese 7 Fallen lauern im Supermarkt. Und da haben wir im Geschäft ausgiebig drüber diskutiert und ich dachte mir, die nehme ich mal mit, weil du gehst ja offensichtlich auch öfters mal einkaufen. Und da wollte Stimmt, wir essen gerne Sachen und die gibt es in Supermärkten. Genau. Und du hast auch schon mal erzählt, dass dich das nicht stört, wenn im Hintergrund solche Musik dudelt. Und da habe ich ja zu dir gesagt, oh, mich könnte das aufregen, tierisch aufregen. Und da sind eben diese 7 Fallen aufgeführt, die unter anderem auch diese Musik anspricht. Oder auch die Einkaufswagen, die extrem groß sind, nämlich auch beabsichtigterweise, damit es nämlich das, was du einkaufst, sehr, sehr klein aussieht und sehr wenig und du dann die Möglichkeit hast, noch mehr in den Wagen reinzulegen. Und auch das Bedürfnis, ne? Also ich habe noch gar nichts eingekauft. Genau, richtig. Oder auch die kleinen Kinder-Einkaufswagen, die da immer am Eingang stehen, die seien ja auch schon, sagen wir mal, so ein Trigger, um die junge Kundschaft anzulocken und denen schon mal so ein bisschen den Spaß am Einkauf zu vermitteln. Das stand zum Beispiel drin. Oder die Backstation, die am Eingang des Supermarktes steht und so leckere Gerüche verströmt und man dadurch Appetit kriegt und dadurch automatisch mehr einkauft. Und da habe ich mir gedacht, wenn du auch so einer bist, der so einkaufen geht, hast du irgendwas, wo du dich einlässt auf dieses Theater und dich reinlegen lässt? Na, wenn, dann fällt es mir nicht auf. Okay. Also ich gehe halt sehr gezielt einkaufen. Ich weiß, was wir akut brauchen. Also wir kaufen relativ regelmäßig, also fast täglich ein, weil wir einfach, wenn wir frische Sachen brauchen, dann gehen wir halt schnell rüber. Der Supermarkt ist 800 Meter entfernt, das ist alles gar kein Problem. Und da weiß ich halt ganz genau, wir brauchen jetzt das, das und dies. Mhm. Und dann kommt vielleicht nochmal, fällt mir ein, ach komm, ich nehme noch ein Dessert mit, einen Joghurt oder irgendwas, dann gehe ich dann nochmal den Schlenker zum Kühlregal. Wie gesagt, wenn da irgendwas ist, dann fällt es mir nicht auf. Wo ich auf jeden Fall dran vorbeigehe, ist diese Backstation, weil ich einfach finde, dass das sind keine guten Produkte. Ich kaufe ganz selten Brot aus dem Supermarkt. Ich gehe lieber zum Bäcker, selbst wenn es so eine Riesenkette ist, also hier bei uns gibt es von Alverden in ganz vielen Supermärkten. Die sind eigentlich so im ganzen Land überall. Das ist auch ein Riesenladen. Aber irgendwie ist das immer noch mehr Handwerksbäckerei als das, was im Supermarkt an Brot angeboten wird. Also ich habe mal, als ich noch in der Ausbildung war, habe ich natürlich auch mein Brot bei Lidl gekauft, weil ich da irgendwie ein 2 Kilo Laib Brot für 50 Cent bekommen habe und davon halt einfach mich locker 3 Wochen ernähren konnte. Ja gut, ich hatte dann keinen Platz mehr für irgendwas anderes im Tiefkühlfach, aber es war halt da und es war günstig und es war gut. Oder gut genug. Heute würde ich das nicht mehr essen. Also ich habe dann eine Zeit lang, als ich in der Werbeagentur gearbeitet habe, sehr eng mit einer Bäckerei zusammengearbeitet Und habe dann halt irgendwann einfach den Vergleich mal gemacht, habe mir nochmal so ein billiges Brot geholt und mir eins vom Bäcker besorgt. Das ist ein Ja. Riesenunterschied. Erstmal hält das Brot vom Bäcker viel länger als dieses Billigzeug, ja, und es schmeckt einfach ganz, ganz anders. Und deswegen ist Backstation für mich eigentlich nur ein ganz, ganz großer Ausnahmefall, wenn es überhaupt nichts anderes mehr gibt. Und auch das abgepackte Brot im Supermarkt. Aber diese Backstation am Eingang des Supermarktes, das bewirkt bei mir immer, dass ich Hunger bekomme. Das ist ganz witzig, denn bei uns im Supermarkt steht die nicht am Eingang, Ach weil da was. eine Bäckereifiliale ist. Also da hat also der Bäcker offenbar für gesorgt, dass die nicht am Eingang steht. Du kommst halt, wenn du reinkommst, dann gehst du erstmal am Bäcker vorbei. Ja, der riecht ja dann aber auch schon mal lecker und dann kriegt Ja, man doch genau. auch Hunger. Da Ja, ertappe ich mich genau. dann auch, da nehme ich Ja. dann auch gerne mal irgendwie ein Mettbrötchen mit oder sowas. Aber der ist ja vermutlich auch bewusst dort platziert worden und nicht im hinteren Teil des Ladens, oder? Ja, davon gehe ich ganz stark aus. Das hilft mir aber ehrlich gesagt auch ganz häufig beim Einkaufen, weil ich auch jemand bin, wenn ich hungrig einkaufen gehe, dann landet viel, viel mehr im Korb, als ich brauche. Und da dann einfach, wenn ich schon weiß, also ich weiß das von mir, und wenn ich dann einkaufen gehe, dann hole ich mir halt da erstmal ein Käsebrötchen, das ich halt beim Einkaufen dann so vor mich hinmuffeln kann. Und dann entgehe ich damit dieser zusätzlichen Falle, mehr zu kaufen, als ich eigentlich möchte. Okay, die Taktik ist es interessanter, weil bei mir geht es genau andersrum. Ich rieche das dann und kriege Hunger, dann fängt der Magen an zu knurren und dann kaufe ich nämlich zu viel ein. Also die Taktik. Kauf doch da was, dann ist es gleich. Das geht. Ja, das könnte man Geht mal halt nicht ausprobieren. immer. Wenn du an der Backstation vorbeigehst, dann müsstest du erst zur Kasse und dann nochmal durch den Laden. Das ist auch Quatsch. An der Backstation selber ja, aber wir haben das auch bei uns im Supermarkt, dass da gleich gekassiert wird. Also das ist dann eine Bäckerei, die zwar zu dem Laden gehört, aber dort kannst du dann auch gleich zahlen. Ja, das wäre eine Idee. Da gleich mal eine leckere Leberkässemmel essen und dann mit vollem Magen zum Einkaufen gehen. Siehst du, hat sich schon gelohnt. Ja, genau, ja. Und so Sonderangebote, lässt du dich davon irgendwie kirre machen oder anlocken? Gar nicht. Gar nicht. Also das ist mir viel zu anstrengend, da mich hinzusetzen. Also meine Mutter macht das. Die guckt sehr genau, was in welchem Laden gerade wie viel günstiger ist als im anderen. Die hat halt auch aber sämtliche Preise im Kopf von den Sachen, die sie halt normalerweise kauft. Die Arbeit mache ich mir gar nicht. Ja gut. Also das ist mir zu anstrengend. Also ich könnte wahrscheinlich eine Menge Geld sparen, wenn ich mich ein bisschen dafür interessieren würde, was die Sachen kosten, die ich kaufe und wo es vielleicht etwas billiger gibt. Aber andererseits denke ich mir halt auch, also ich kaufe halt auch manche Sachen kaufen wir halt nur im Bioladen. Natürlich ist das halt einfach, wer weiß, wie viel teurer. Andererseits kaufen wir da kein Gemüse, weil das so absurd viel teurer ist als das aus dem Supermarkt, dass sich das auch nicht mehr so richtig lohnt. Aber ja, wenn ich da, ach nee, weiß ich nicht. Beschäftige mich geistig mit anderen Dingen als mit Preisen von Lebensmitteln. Ich will halt irgendwas essen und dann gehe ich hin und kaufe das. Ja gut, das meinte ich jetzt gar nicht mal. Also dann diesen Vorvergleich und Prospekte blättern und schauen, wo es was im Angebot gibt, das mache ich schon. Und tue dann auch meinen ja, Speiseplan so ein bisschen danach richten. Aber ich meinte jetzt eher so diese Eyecatcher, weißt du kommst irgendwo rein und da steht ein Riesenschild an irgendwelchen Keksen, die du eigentlich sonst nicht gekauft hättest. Und da steht drauf, drei mitnehmen, zwei bezahlen oder irgend sowas. Fällst du dann rein und sagst, ach, nimmst du gleich mal drei Packungen mit? Oder würdest du daran, ja, emotionslos vorbeilaufen? Mal so, mal so. Ja. Das hängt wirklich davon ab, wie viel Hunger ich habe und was im Prinzip auch, ich sag mal in Anführungszeichen, der Auftrag ist. Also normalerweise läuft es halt so, dass ich irgendwann nachmittags nach Hause komme, und wir uns dann überlegen, was wollen wir denn heute eigentlich essen? So, einen Speiseplan haben wir nicht. Und dass dann einer von uns gezielt losgeht und dafür einkauft oder wir gucken halt mal, was ist noch da und was müssen wir ergänzen. Und andererseits gibt es aber schon auch so diesen Wochenendvorratseinkauf, dass wir halt sagen, okay, wir müssen jetzt mal so ein bisschen wieder die Konservenvorräte aufstocken und weiß der Geier, Klopapier und Waschmittel sind alle, lass mal losfahren. Da passiert das dann schon eher gefühlt, dass wir halt irgendwas sehen und sagen, ach guck mal, das hatten wir lange nicht und ist gerade günstig, dann nehmen wir das vielleicht mit. Das schon. Ich würde nicht sagen, dass wir auf Kauf 2 oder Kauf 3 und dann kriegst du das vierte billiger oder so. So eine Geschichten glaube ich nicht, dass wir da drauf reinfallen. Und so Probierhäppchen oder wenn so ein Verkaufsstand vorne am Eingang steht und dich schon abhält und sagt, hier, Käse aus dem Allgäu, irgendwas, bleibst du dann stehen, kostest und nimmst dann auch gleich was mit, weil du dir denkst, oh, da sollte man jetzt auch gleich was mitnehmen, wenn man schon gekostet hat oder so? Also ich koste auf jeden Fall. Aber. Das haben wir bei uns hier, haben wir das nicht so häufig. In Kiel gibt es einen Supermarkt, der Citymarkt, die das wirklich auch auf die Spitze treiben. Da kommst du, wenn du am Wochenende reinkommst, dann läufst du locker an 10 Promotern vorbei, die dir irgendwas andrehen wollen. Sehr beliebt auch beim Schnapsregal. Probieren Sie doch mal hier, wir haben da eine neue Sorte, wo du dich dann halt irgendwie, wo wir uns erstmal angucken, so, ja, wer fährt heute eigentlich? und ja, manchmal nehme ich dann auch was mit. Also ich habe schon mal an der Käsetheke aus dem Häppchen-Ding was rausgenommen und gedacht so, ey, geil, den brauche ich. Mhm. Und habe da mal was mitgenommen. Oder auch mal doch in diesem Supermarkt bin ich mal auf eine Fleischsorte aufmerksam geworden. Durch so eine Probierstation, wo ich dann häufiger fürs Grillen von eingekauft habe, doch das schon mal. Aber das war halt, das habe ich halt mehr so als Service empfunden und nicht als Falle, in Anführungszeichen. Also hast du nicht gedacht hinterher, oh, jetzt hast du dich zu was verleiten lassen, was du sonst wahrscheinlich nicht eingekauft hättest oder was zu teuer war oder so, sondern du bist dann auch mit einem guten Gefühl dann rausgegangen und hast gesagt, ja, das war jetzt in Ordnung. Ja, in dem Fall war es tatsächlich so, also wenn wir auf dieses Grillfleisch da kommen, ich war sowieso unterwegs, Grillfleisch zu holen. Ach so, dann hat es gepasst. Und hätte dann halt irgendwas genommen, was ich halt sonst immer nehme und die sagen, jetzt guck mal, jetzt haben wir auch noch dieses. Also es ist einfach vom Rind irgendwie aus ein anderes Stück Fleisch, ne, was man auch offenbar gut grillen kann, was mir vorher nicht klar war, was ich nicht kannte. Und das war einfach, ja, hat mich überzeugt und habe ich jetzt das genommen. Also sprich, das muss halt schon, wenn mir jemand so ein Häppchen oder so ein Probierdingsbums aufdrängt, das muss dann schon A, super gut sein und B, sowieso und zumindest in dem Bereich sein von dem, was ich ohnehin einkaufen möchte. Ach so. Dass ich sage, dann nehme ich davon was mit. Also ich gehe auch gerne im Vorbeigehen, greife ich mal zu und sage vielen Dank und verschwinde dann wieder. Okay. Das schon, aber ich fühle mich da jetzt nicht unbedingt verpflichtet, was davon zu kommen. Aha. Und wie ist es mit so Aufschriften, so von wegen, dass irgendwas ohne Geschmacksverstärker ist oder ohne künstliche Farbstoffe oder besonders diätfreundlich oder irgend sowas? Lässt du dich davon beeindrucken, wenn das irgendwie draufsteht oder probiotisch oder keine Ahnung? Sagst du dann, dann greife ich lieber zu diesem Produkt und kontrollierst das nicht, ob das überhaupt stimmt oder ob trotzdem genug Zucker drin ist? Oder lässt du dich davon einlullen von solchen Aufklebern? Ich weiß es gar nicht. Also wäre mir noch nicht mal irgendwie bewusst aufgefallen. Also ich nehme jetzt nicht irgendwie ein Teil aus dem Regal und stelle dann fest, oh, das, was daneben steht, und das ist das Gleiche, da steht drauf, dass ich irgendwie davon, keine Ahnung, bessere Verdauung habe, dann lasse ich das eine stehen und das andere mit. Das würde ich jetzt nicht sagen, nee, keine Ahnung. Also ich gucke halt, zum Beispiel heute hatten wir den Fall, dass wir Schmand und saure Sahne brauchten. Und da habe ich halt ganz bewusst eben nicht das billigste Produkt genommen, sondern halt von der Molkerei, von der ich weiß, die ist hier in der Region und die bezahlt ihre Bauern fair. Ah. Das ist mir dann wichtiger. Okay. Weil letztlich ist es das gleiche Produkt, das eine ist halt nur ein bisschen sinnvoller, ökonomisch sinnvoller für diejenigen, die es produzieren müssen. Könnte man jetzt aber auch umdrehen und sagen, greifst du immer zu Markenware oder würdest du dich auch mal bücken und das No-Name-Produkt nehmen, weil du im Grunde weißt, dass sowieso eine Markenware dahinter steckt? Kommt auch sehr stark drauf an. Also bei Dingen wie beispielsweise Küchenpapier, Toilettenrolle, sowas, da ist mir die Marke fast egal. Also Sachen, wo halt, also weißt du, wenn der jetzt irgendwie ein, wo ich halt abschätzen kann, da hat jemand, hat ein Landwirt beispielsweise, um einfach mal gerade dabei zu bleiben, hat da viel Arbeit reingesteckt und ich weiß, dass der einfach zu wenig dafür bekommt, dass er da irgendwas gemacht hat. Was jetzt zum Beispiel, könnte man das auch auf Nudeln beispielsweise übertragen, wo halt der Weizen für gebraucht wird. dann würde ich, also ich greife eigentlich nicht zum Billigsten in der Regel, nee. Aber ich kaufe auch jetzt nicht das Markenzeug, was genau auf Augenhöhe in der super edlen Verpackung steht. Das wäre dann auch zu doof. Mhm. Ja, also es gibt ja so irgendwie fancy, schwänzi Produkte, die dann irgendwie in einer besonders schönen Verpackung, besonders edle Verpackung sind, wo die Verpackung schon suggeriert, das hier schmeckt besser, das ist besser verarbeitet, da steckt mehr Liebe drin als dieser andere Kram, der da unten halb auf dem Boden liegt. Das, also da finde ich immer irgendwo so ein Mittelding für mich. Ja, und wenn du jetzt am Tag vorher zum Beispiel Werbung für ein besonders weiches und geschmeidiges Klopapier gesehen hast und dann am nächsten Tag zum Einkaufen gehst und gerade Klopapier brauchst, greifst du dann auf deine Sorte zurück, die du immer hast, oder würdest du dich dann einlullen lassen und sagen, ach, das könnte man mal ausprobieren? Also ich habe schon mal irgend so ein super softes Toilettenpapier ausprobiert und war damit sehr unzufrieden. War jetzt ein blödes Beispiel, dann mach irgendwas anderes, ein Bier, Bierwerbung. Ich habe jetzt zum Beispiel öfters mal dieses Flensburger jetzt gerade gesehen im Fernsehen, das kommt ja jetzt alle Nase lang. Lässt du dich dann von sowas beeinflussen? Würdest du dann dieses Bier dann dadurch mal ausprobieren oder müsste dann schon wieder so ein Stand dort zu finden sein, der dich kosten lässt? Ich würde im Supermarkt kein Bier trinken. Das würde ich, glaube ich, nicht annehmen. Das glaube ich dir jetzt komischerweise nicht. Ich glaube auch keiner unserer Hörer glaubt dir das. Ja, also gerade wenn es um Bier geht oder sowas, da hat man ja so einen groben Überblick darüber, was es gibt und wie was schmeckt. Und so von diesen Standardsorten, von diesen großen Biermarken, da habe ich halt so meine zwei, drei Sorten, wo ich sage, ja, hier habe ich heute mehr Lust drauf als auf das andere. Und wenn ich da irgendwas rumprobieren will, dann kaufe ich halt mal eine Flasche und probiere das mal aus, nehme das mit. Aber das hat dann nichts mit der Werbung zu tun, sondern damit, dass ich halt im Laden zufällig davor stehe und denke so, huch, das kenne ich ja noch gar nicht, was ist das? Mhm. Okay. Also du scheinst dich da von diesen ganzen Tricks gar nicht so einlullen zu lassen. Das ist ja faszinierend. Oder man weiß es eigentlich. Ich habe tatsächlich auch bei Fallen war ich irgendwie bei, keine Ahnung, gehst um die Ecke und auf einmal steckt dein Fuß irgendwo drin. Steht ja in jeder Ecke vom Supermarkt ein Fuß. Ja, genau. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ob wir das alles so wahrnehmen. Also in dem Artikel stand unter anderem auch, dass auch Düfte verstreut, also dass Düfte so in den Raum versprüht, genau, werden, damit die Leute dann, wie gesagt, Hunger kriegen oder Appetit auf irgendwas kriegen oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, aber man weiß es eben nicht, weil man ja nicht weiß, wie man innerlich tickt und was man so wahrnimmt im Unterbewusstsein und wie man sich davon beeinflussen lässt. Also so gerade diese Ware, diese Bückware, die immer wieder genannt wird, wo man also eigentlich mehr in Blickrichtung diese Ware wahrnimmt und auch kaufen möchte. Und wo auch diverse Firmen auch Geld dafür bezahlen, dass sie genau in Blickhöhe des Kunden stehen, da falle ich selten drauf rein. Also ich bück mich dann schon öfters und gucke nach unten und schaue, was ist da für Ware, was haben die für Preise, welche Firma steckt dahinter. Und in vielen No-Name-Produkten stehen ja dann auch die gleichen Händler eigentlich dahinter und die Produzenten dahinter. Und da haben wir so viel drüber diskutiert jetzt im Geschäft, dass ich dachte, das müsste ich jetzt einfach mal mitbringen, wie du da so tickst. Von solchen Sachen wie zum Beispiel 50% weniger Fett und so lasse ich mich gar nicht beeindrucken, weil dafür ist dann wieder mehr Zucker und das ist auch nicht besser. Dann schmeckt auch meistens dann einfach nicht, finde ich. Du meinst, wenn weniger Fett drin ist, weil Fett Geschmacksträger ist oder was? Also ganz häufig denke ich, dass irgendwie, also zum Beispiel irgendwie so eine fettreduzierte Milch, das macht keinen Spaß. Oder auch ein Joghurt, wo 40% weniger Fett drin ist, dann denke ich auch. Also Milch könnte ich dir keinen Unterschied sagen. Also wenn ich jetzt eine fettreduzierte und eine normale trinken würde, das würde ich, glaube ich, nicht merken. Vielleicht ist das auch eine Kopfsache. Weiß ich nicht. Also ich könnte es merken, wenn ich jetzt die vom Bauern hole, die schmeckt völlig anders. Also die aus dem Automaten, das sind ja Welten. Aber die fettreduzierte und die normale aus dem Supermarkt im Regal, die würde ich, glaube ich, keinen Unterschied schmecken. Also was mir auffällt, da hatte ich irgendwann einen Laden, die das ganz, ganz stark gemacht haben an der Fleischtheke, dass da über der Kühlung anderes Licht war. Also dass die halt, ne, da hast du ja diese Theke da immer mit den Glasscheiben, wo das Zeug da alles so drapiert ist und so. Und da haben sie dann keine weiße Neonröhre drin, sondern so einen rötlicheren Ton, der also die Fleischfarbe so ein bisschen betont, dass es ein bisschen appetitlicher wirkt. Das hast du auch ganz häufig an der Gemüsetheke, dass da irgendwie anderes Licht eingesetzt wird, um das Gemüse frischer wirken zu lassen. Oder auch Rewe macht das ja auch, dass die dann an der Gemüsetheke so ein Nebel versprühen, so Wasserdampf sprühen. Braucht kein Mensch, ist völliger Unsinn, sieht aber so aus, als würden die sich ganz besonders dafür einsetzen, dass ihr Gemüse super duper frisch ist. Das ist totaler Mumpitz und die Leute sagen aber, also das hörst du ja dann auch sehr, ich hole mein Gemüse eben da ist es frischer, oder ich hole mein Fleisch, kaufe ich bei dem Laden, das sieht da einfach besser aus als bei dem anderen. Das sowas, so eine Tricks, ja doch, das kenne ich schon. Und das habe ich auch schon bei mir selber gemerkt, dass das im Zweifelsfall auch verfängt. Bis du halt irgendwann dahinter kommst und denkst, ja, super. Hier gehe ich jetzt aus Prinzip nicht mehr hin. Und Abschlussfrage, wie viel kaufst du kurz vor der Kasse noch ein an Süßigkeiten? Wenn da an der Kasse diese Quengelware aussteht, nimmst du da öfters was mit? Greifst du da mal zu, nimmst ein Kaugummi oder einen Schokoladenriegel oder sonst irgendwas mit? Ganz, ganz unterschiedlich. Wenn ich im Büro losgehe und mir im Supermarkt einen Salat zusammenstelle, dann nehme ich gerne nochmal an der Kasse einen einzelnen Schokoriegel mit als Nachtisch. Oder vielleicht auch so dieses, ich kaufe jetzt fürs Abendessen ein und habe sowieso schon tierischen Kohldampf, dass ich mir dann noch schnell so ein möglichst kleines Stück Schokolade oder sowas irgendwie noch hole. Oder haben wir andererseits, gibt es auch großartig, von, wie heißen die, Lind oder sowas? Die haben diese Hello, genau, Hello von Lind, ist jetzt fast ein bisschen werblich, aber ist mir egal an der Stelle. Das ist richtig super. Da gibt es nämlich eine so eine dunkle Schokolade mit Karamell drin und in dem Karamell ist aber auch noch Salz. Fantastisch. Okay, jetzt bin ich super raus. Super geil. Und da gibt es so einzelne Riegel, wo irgendwie, also das sind dann 5 Stück Schokolade oder 6. Das reicht dann gerade so für nach dem Essen. Nehme ich gerne mal mit, dass wir nach dem Essen dann noch so einen kleinen Süßkram zu Hause haben. Weil die Tafel davon, die würden wir auch komplett aufessen, aber die ist dann halt da ein bisschen drüber, mengenmäßig. Das, was du gerade gemacht hast, das funktioniert bei mir. Wenn ich nämlich von einem Bekannten irgendwas erzählt kriege oder empfohlen kriege, dann kann es passieren, dass ich beim nächsten Supermarkteinkauf genau dorthin laufe und mir das mal angucke. Sowas funktioniert bei mir. Also von irgendwelchen Freunden oder Bekannten etwas empfohlen zu kriegen, das triggert. Also da laufe ich los und schaue mir das dann auch an und probiere es dann aus. Naja, so steigert Amazon gefühlt ja seinen Umsatz immer wieder, ne? Dass da halt dieses Affiliate-Marketing hast, also keine Ahnung, ich habe mir jetzt den und den Film gekauft, oder dann kannst du, wenn du den gleich, wenn du ihn bestellt hast, kannst du gleich auch vertwittern, dass du ihn gekauft hast oder hast dann noch irgendwie deinen Werbelink mit im Blog und sowas. Das bringt, glaube ich, auch eine Menge. Wobei ich glaube, bei Amazon bringt auch viel, Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Ja. Das ist auch so eine Sache, wo ich oft dann auch wirklich weitergeguckt habe und gedacht habe, ja stimmt, das passt zusammen und das könnte man gebrauchen, und da bin ich auch immer sehr empfänglich für so solche Sachen. Ganz gemein bei Thomann, diesem Musikalienhändler, wo man auch so tolles Podcast-Equipment kaufen kann. Hast du dich dann irgendwie durchgerungen zu einem Item, zu einem Gerät, was du dir vielleicht kaufen möchtest, und dann liest du die ganzen Spezifikationen durch, was kann das alles, und bevor du zu den Bewertungen des Produkts kommst, ist dann noch so ein kleines Feld, wo dann drin steht, Kunden, die sich dieses Produkt angeguckt haben, kaufen zu 96% genau dieses Produkt. Okay. Dann bin ich, das ist dann okay. Aber wenn dann steht, zu 70% jenes Produkt, so ein Alternativding, was offenbar irgendwas anderes kann, dann bin ich komplett raus. Dann geht dieser ganze Entscheidungsprozess bei mir wieder von vorne. Ach du weh. Okay. Also was mich an Thomann stört, ich habe da auch mal das Zumha, was habe ich denn hier? Fünfer habe ich, glaube ich, hier liegen, habe ich gekauft. Und seitdem kriege ich, ich glaube monatlich, immer ein Riesenpacken an Prospekt. Also so ein richtig dickes Ding. Und vor allem, weißt du, mit so Sachen mit Trompeten und Gitarren und Bass und keine Ahnung, wo ich mir sage, sowas brauche ich überhaupt nicht. Ich habe einfach nur ein Aufnahmegerät gekauft und jetzt kriege ich Werbung für Sachen, die ich niemals in meinem Leben benötige. Von Klavieren und Geigen und was weiß ich. Ja. Und das brauche ich nicht. Da reicht tatsächlich ein Anruf bei denen und einfach Bescheid sagen, ich will das nicht mehr haben. Ja, das wäre eine Idee, ja, das würde ich machen. Das habe ich auch eine Weile bekommen und also die hören irgendwann von alleine damit auf, wenn du halt darauf nicht anspringst und Dinge aus dieser Liste, aus diesem Prospekt, das ist ja so dieses sieht ja im Prinzip wie ein Stadtplan, ne, von der Größe her, ja, wenn du das auffaltest. Und irgendwann hört das auf nach ein paar Monaten, aber ich habe da einfach angerufen und habe gesagt, Leute, ganz ehrlich, braucht ihr mir nicht schicken, landet sowieso gleich in Müll. Ja. Und da waren die auch ganz dankbar. Ja. Das ist eine gute Idee, das werde ich machen. Weil mir gefällt auch das Papier nicht, auf dem das gedruckt wurde. Und das ist so haptisch überhaupt nicht meins. Und ja, nee, stört mich bloß. Und im Endeffekt ist ja dieser Anruf dann halt auch, also die haben dann ja auch keine Wahl. Ne? Du hast ja dann einen Werbewiderspruch eingelegt. Mhm. Dann dürfen sie dir auch nichts mehr schicken. Mhm. Ja, werde ich mal ausprobieren. Auch das ist eine Art von Empfehlungsmarketing, glaube ich. Ne? Bestell doch die Werbung einfach ab. Ja, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall werde ich beim nächsten Mal im Supermarkt nach, was muss ich gucken, Lind? Ja, genau. Hello von Lind. Nee, bei dem Salz war ich schon raus. Das kann ich nicht haben. Also, wir haben auch andere Sorten. Ja, trotzdem. Also irgendwas, was süß mit salzig oder süß mit scharf, das ist nicht unbedingt meins. Also. Ich würde das mal ausprobieren. Ich fand das. Mach, wie du meinst. Ich habe übrigens in meinem eigenen Podcast, der am gleichen Tag rauskommt wie diese Episode vom Nord-Süd-Gefälle, noch eine andere Schokoladenempfehlung, die noch toller ist. Aber auch da ist Salz mit im Spiel. Also das ist auch nicht gut. Das kann passieren. Dann bin ich ja mal gespannt. Hast du gerade Schleichwerbung gemacht für deinen Podcast? Nein. Also ich erzähle in meinem nächsten Podcast von unserem Ausflug nach München, wo wir eine VIP-Tour durch die Allianz Arena gemacht haben. Cool, gell? Nice. Damit das ja auch mal angebracht ist. Das klingt total cool. Ja, schauen wir mal. Aber du warst auf Föhr. Hast du mir ja vorhin kurz erzählt. Ja. Erzähl mal. Das war ganz, ganz toll. Also meine Frau hat da einen Föhrer Pastor kennengelernt. Mhm. Und der hat ihr bei Facebook geschrieben, so im Sinne von, wir wollen jetzt in Urlaub fahren, meine Frau und ich. Und wir brauchen noch eine Urlaubsvertretung für den Gottesdienst am Sonntag. Und da haben wir nicht lange überlegt und haben gesagt, ja, warum denn nicht? Fahren wir einfach mal hin. Und das war sehr, sehr cool. Wir haben da, also die haben im Pastorat so einen Gästeraum, wo sie im Sommer halt zum Beispiel Musiker unterbringen, die da Konzerte spielen. Das ist halt einfach letztlich so ein Multifunktionsraum im Gemeindezentrum. Ne? Da hast du halt, kannst da auch irgendwie den Frauenkreis, die Kaffeetafel machen oder sowas. Da ist eine kleine Küchenzeile drin, ein Bad, ein Tisch und zwei Schrankbetten. Und da hatten wir irgendwie so, keine Ahnung, was wird das gehabt, dann 30, 40 Quadratmeter war der Raum groß, wo wir unser eigenes kleines Reich so ein bisschen hatten. Es gab kostenloses WLAN. Wir mussten uns eben nicht um eine Unterkunft kümmern auf Föhr, sondern hatten halt so dieses berühmte Hand-gegen-Koje-Prinzip. Und mussten dann also nur die Überfahrt bezahlen. Und das war richtig toll. Wir haben uns dagegen entschieden, mit dem Auto rüberzufahren mit der Fähre, weil das echt teuer ist. Also wir hätten für das Hin- und Rückfahrticket fürs Auto und ich glaube sogar ohne Personen, also die Personen wären extra gewesen, weiß ich nicht genau, aber das Auto hätte 105 Euro gekostet. Okay. Und da denke ich mir halt, okay, da musst du schon mindestens 2 Wochen auf der Insel sein, damit sich das lohnt. Wie lange ist die Fahrzeit bis dorthin? 50 Minuten. Okay. Und da haben wir, also wir als Passagiere haben zu zweit hin und zurück 28 Euro bezahlt. Und das finde ich dann völlig in Ordnung. Ja, ja. Super geil übrigens auch, die haben irgendwie, du kannst die Karte entweder online bestellen und dann per Bankeinzug bezahlen oder auch per App. Die haben eine super geile App, mit der man seine Fahrten buchen kann. Das hat mir richtig gut gefallen, auch an Bord, das war alles super. Du musst dann halt, du stehst dann halt in Wiek auf Föhr, dem Hauptort, musst von da halt irgendwie wegkommen. Also das mussten wir dann organisieren. Da hat dann die Gemeindesekretärin hat uns dann abgeholt und ins Pastorat gefahren und uns halt auch alles gezeigt. Und sind wir nochmal durch die Kirche gegangen, was meine Frau dann halt so wissen musste, wo alles ist, und haben dann noch die Küsterin da getroffen und da konnten die sich schon mal ein bisschen besprechen. Und dann hatten wir vier fantastische Tage, also halt einen halben Freitag, Samstag, Sonntag und einen halben Montag. Insgesamt 3 Tage, wenn ich richtig überschlage. Haben wir tolle Tage auf der Insel gehabt und ein bisschen, haben beide gut gearbeitet. Sie muss ja noch fürs Examen lernen. Ich bin noch mit einer Workshop-Geschichte zugange gewesen mit der Vorbereitung. Und wir haben aber auch Zeit gefunden, noch ein bisschen rumzulaufen, spazieren zu gehen. Wir waren in Niblum. So heißt der Ort. Das ist einer der schönsten Orte auf Föhr, rein optisch. Also es sind wahnsinnig viele Reetdachhäuser, viele kleine Läden, die Inhaber geführt sind. Ein fantastischer Bäcker, ein toller Metzger, ein super Fischrestaurant oder so ein Fischhändler. Und wir waren dann jetzt gestern Abend mit den beiden Pastoren, bei denen wir da gewohnt haben, waren wir noch im Restaurant essen. Das war unfassbar gut. Man kann da einfach sich toll aufhalten und wir hatten eine mordsgute Zeit. Was mir aufgefallen ist, Föhr fühlt sich nicht so richtig inselig an, habe ich gedacht. Also wir sind von der Fähre runter und sind dann ins Auto gestiegen bei der Gemeindesekretärin und wir fahren, sind 10 Kilometer, die wir da gefahren sind. Aber es sieht halt rechts und links nicht nach Insel aus, sondern nach überall sonst auf dem schleswig-holsteinischen Festland. Mhm. Das könnte überall sein. Ja, wieso? Wegen Ackerbau und Viehzucht? Oder wieso? Was ja, ist einfach das? Von der Landschaft her. Okay. Du lässt halt relativ schnell das Meer hinter dir und ist halt irgendwie weg. Und dieses Gefühl, auf einer Insel zu sein, das habe ich aus irgendeinem Grund auf Helgoland eher. Vielleicht, weil aber auch auf Helgoland da gibt es ja das Oberland und das Unterland. Und wenn du halt oben bist, dann bist du halt irgendwie 60 Meter über Meeresspiegel. Und du siehst halt, um dich rum ist nur Wasser und sonst weiter nichts. Und das hast du auf Föhr halt nicht, an keiner Stelle. Vielleicht hängt das damit zusammen. Und Föhr ist halt auch vergleichsweise groß. Also das, wenn du da, wir sind wie gesagt einfach 10 Kilometer ins Landesinnere reingefahren, in Anführungszeichen. Und da war noch lange nicht Schluss. Insofern hängt das vielleicht auch mit uns. Habt ihr den Hund auch dabei gehabt? Ja, klar. Ja, natürlich. Ja. Der war auch dabei. Der ist ja Fähren erprobt, also da ist überhaupt keine Probleme. Auf der Rückfahrt war sie da ein bisschen misstrauisch. Da hatten wir ein anderes Schiff, das sich irgendwie wohl anders angehört, anders angefühlt hat. Keine Ahnung, da wollte sie partout nicht die Treppe hochgehen. Da mussten wir sie dann so ein bisschen in den Lift buxieren, was sie auch überhaupt gar nicht mag. Also Fahrstuhlfahren findet sie richtig blöd. Aber das ging dann auch. Aber insgesamt, sie hat sich dann, als wir einmal drin waren und als wir dann auf dem Salondeck waren, sozusagen in der dritten Etage des Schiffs, da hat sie sich auch relativ schnell entspannt und hingelegt und dann war alles wieder in Ordnung. Und wettermäßig, wie war es denn die paar Tage? Ja, also das war, als wir angekommen sind, war es noch relativ frisch. Zweiten Tag dann schon schöner, aber auch noch sehr, sehr windig. Und am Sonntag sind wir den ganzen Tag ohne Jacke rumgelaufen und haben das einfach wahnsinnig genossen. Das ist so ja richtig frühlingshaft und die Luft war irgendwie fantastisch und es war einfach, ja, war richtig, richtig gut. Und jetzt heute genauso. Das war, ja, hat einfach alles gepasst, so wettermäßig und so. Das war richtig gut. Und wie weit ist die Natur da schon? Blüht es schon ausgiebig oder wie sieht das da aus? Das ist so ähnlich wie auf dem Festland eigentlich auch. Okay. Also als wir ankamen, da war es schon, also der Maßstab waren eigentlich die beiden Pastoren, die erzählt haben, dass als sie losgefahren sind, beispielsweise die Maiglöckchen noch gar nicht aufgeblüht waren und die standen jetzt in voller Blüte. Und auch viele andere Blumen, das war schon ganz weit vorne. Die Bäume und Büsche, da war noch nicht so viel los mit Grün. Aber die Blumen, die gingen jetzt einfach los. Na schön. Da ist dann auch eine gewisse Auszeit, auch wenn ihr fleißig wart und gearbeitet habt und so. Ich habe mir vorhin so überlegt, wie das so ist, wenn man eine fremde Gemeinde da betreuen muss für einen Tag und dann einen Gottesdienst halten muss. Man kann sich ja auf die Gemeindemitglieder selbst nicht unbedingt einstellen, denke ich mal, weil man sie ja nicht kennt. Hält man dann eher so ein allgemeines Thema dann oder wie macht man sowas? Naja, so richtig viel Einblick, da müsstest du meine Frau fragen. Also ich warst ich du nicht das, dabei? Bist du nicht hingegangen? Doch, ja, natürlich, klar bin ich hingegangen. Aber, also was ich gemerkt habe, war, oder worüber wir auch gesprochen haben, sie war halt von der Kirche sehr beeindruckt. Das ist der sogenannte Friesendom, das ist also ein sehr großer Kirchraum, sehr alt. Und die Strecke von den Sitzreihen bis zum Altar zum Beispiel, da bist du 20 Sekunden unterwegs. Und da musst du dir, also das ist dann halt, wo sie gesagt hat, so, da muss sie ein komplett anderes Timing sich überlegen. Sprich, also wenn die Gemeinde noch die letzte Strophe vom Lied singt, schon mal aufstehen und nach vorne gehen, damit sie dann rechtzeitig da ist, zum Beispiel. Okay. Natürlich musst du dann auch anders sprechen, weil da ein sehr großer Nachhall ist. Das heißt, du kannst halt nicht wie in dem kleinen Kirchraum, in dem sie normalerweise ihre Gottesdienste hält und wo sie auch eine andere Tonanlage hat als dort, da kannst du halt relativ normal sprechen, in einer normalen Geschwindigkeit, musst nicht so viele Pausen machen. Und in dem Raum, wo es halt so eine große Nachhallzeit gibt, da musst du eben auch die Zeit lassen, dass das halt einfach verklingt. So, das heißt, du wartest dann halt noch 2-3 Sekunden, bis der letzte Ton wirklich verklungen ist, bevor du anfangen kannst. Also so viel mal zum Technischen. Und dann, was die Predigt angeht, naja, du hast halt, es gibt halt einen Predigttext, der festgelegt ist für die gesamte Landeskirche. Über diesen Text predigen alle an dem Tag. Und dann ist es halt so dein persönlicher Stil, wie du halt da rangehst, ne? Was du für einen Zugang für dich zum Text findest, um den so ein bisschen auszulegen, darzulegen, wie du vielleicht auch irgendwie eine Botschaft, einen Denkanstoß daraus ziehen kannst. Natürlich ist das ein bisschen was anderes, wenn du die Gemeinde halt kennst. Und es gibt ja zum Beispiel, wenn du jetzt, mein Schwiegervater ist ja auch Pastor, und der hat ganz viele Vertretungsdienste gemacht, weil das halt so seine Stellenbeschreibung zum Schluss war vor der Rente. Und es gibt halt beispielsweise in Kiel gibt es einfach von den Stadtteilen her schon Gemeinden, wo beispielsweise mehr Akademiker wohnen. Mhm. Kiel-Büsternbrook, das ist eine sehr, sehr wohlhabende Gegend schon immer gewesen. Und da hast du vielleicht eine andere Herangehensweise an so einen Text als in einem Stadtteil, wo traditionell die finanziell etwas schlechter Gestellten wohnen oder wo der Akademikeranteil kleiner ist. Und dann hast du halt auch vielleicht in der Zentralkirche direkt in der Innenstadt, hast du auch nochmal einen anderen Anspruch, den die Gemeinde an den Gottesdienst und an die Predigt stellt. Da kannst du natürlich dann eher drauf eingehen, wenn du die Gemeinde kennst. Aber in dem Fall, es gibt halt in dem Dorf die eine Kirche und du bist halt die Vertretung. Das wissen ja auch alle. Insofern ist denen halt auch klar, es wird jetzt irgendwie anders laufen, aber ich glaube nicht, dass deswegen weniger Leute gekommen sind. Das wäre meine Frage gewesen. Kommen dann mehr Leute, weil sie sagen, oh, mal gucken, heute ist mal was anderes los, mal ein bisschen Abwechslung? Oder kommen weniger, weil sie sagen, oh, nee, heute ist ja nicht unser Pastor da, ist ja blöd? Gibt's beides. Das ist also etwas, das meine Frau auch schon wahrgenommen hat. Sie hat halt hier in Husum, in Anführungszeichen, einen Fanclub von Leuten, die ihr regelrecht hinterherreisen. Wenn sie in ihrer Heimatgemeinde Gottesdienst hat, dann sind die Leute da. Das ist also eine Gruppe von 3-4 Leuten. Und wenn sie woanders einen Gottesdienst hält, dann kommen die halt auch dahin. Und andererseits gibt es eben auch Leute, die sagen, gut, die Vikarin, die weiß nicht, das gefällt mir nicht, wie sie das macht, dann bleibe ich halt weg. So, ich will meinen Pastor haben. Gehen dann halt dahin, wo er entweder Gottesdienst hält, oder wenn er gar nicht da ist, dann suchen sie sich halt irgendwas anderes oder gehen gar nicht los. Das gibt es durchaus. Und das wird dort in der Gemeinde auf Höhe das ganz genauso gewesen sein. Das kann ich mir schon vorstellen. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die sagen, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und ich sitze jeden Sonntag in der Bankreihe auf dem Platz und da werde ich auch dieses Mal sein. Also das sind so die drei Gruppen. Spannend. Du solltest mit deiner Frau einen Podcast machen. Du machst ja so wenige. Ich würde sagen, du machst noch einen Podcast mit deiner Frau. Nee, finde ich einen interessanten Einblick, echt. Ja, tatsächlich haben wir schon seit Ewigkeiten vor, was aufzuziehen, einen Predigt-Podcast, wo es gar nicht mal, also wo man halt wirklich einfach, also wo sie sagt halt, in so eine Predigt, da fließt unfassbar viel Arbeit rein, gerade am Anfang. Sie sagt halt, also so, sie arbeitet im Prinzip die ganze Woche an der Predigt, so gedanklich. Ne? So, der Predigttext beschäftigt sie mehrere Tage und dann muss sie sich irgendwann hinsetzen und das aufschreiben. Und auch das, dieses Akt, der Akt des Aufschreibens, des Formulierens, des nochmal Feilens, auch das ist dann nochmal ziemlich lang. Und da sagt sie, ist halt einfach schade, du hältst die Predigt einmal, dann ist die weg. Das wäre ja schön, wenn man eben die Predigten dann sozusagen konservieren will. Und ihre Idee war jetzt, dass man halt dann sich mit mehreren Kollegen zusammentut und so jeder so sein Best-of als Podcast veröffentlicht. Dass also gar nicht so ein zeitlicher Zusammenhang gibt. Also manche Gemeinden machen das, dass die halt den Gottesdienst komplett mitschneiden und als Podcast online stellen. Hauptsächlich freikirchliche Gemeinden. Aber halt einfach, sie sagt halt so, der Gedanke ist einfach, gute Predigten zu sammeln und die in einem Podcast auszubringen. So ähnlich wie hier, du erzählst ja auch gerne mal von dem einen Pfarrer, der da diese Andacht genau, Podcast macht. Ja. So ähnlich halt. Ja, höre ich auch immer sehr gerne. Also da gibt es bestimmt Hörer, die das sehr gerne hören würden. Mit Sicherheit. Ja, dann kommt mal in die Pötte, ihr zwei. Du weißt ja, wie es geht. Jetzt hältst du erstmal deinen Vortrag und dann schmeißt du da was an. Genau. Tatsächlich ist das bisher mehr daran gescheitert, dass Kollegen zu finden, die dabei mitmachen wollen. Also sie alleine könnte das in ähnlicher Form nicht wuppen. Will sie gar nicht. Ach so. Sie will sich da nicht so sehr im Vordergrund stellen, dass sie halt sagt, hier, guck mal, was ich für tolle Predigten mache. Und sie, also ist ja auch so, dass du lieferst ja nicht jeden Sonntag ein Meisterstück ab. Sondern du machst vielleicht auch mal eine durchschnittliche Predigt, dann hast du dann vielleicht im Jahr irgendwie 3 oder 4 richtig gute, mit denen du selber halt auch wahnsinnig zufrieden bist. Das wäre halt so der Ansatz, dass man eben guckt, dass jeder, der da teilnimmt, so ein bisschen seine Filetstücke präsentiert. Naja, wir machen ja auch nicht jedes Mal eine tolle Episode. Wir haben ja auch bessere und schlechtere. Dann schmeiß hier alles in die Waagschale, was ich habe. Und ja, ich habe mich gerade selber fett genannt. Ja, ja. Naja, dann schauen wir mal, was da noch kommt. Es wäre echt. Ja, genau. Prima. Und dann haben wir aber ja noch tolles Feedback bekommen, zum Beispiel auch wieder mal neue Automaten, richtig? Richtig. So ganz neu sind die noch gar nicht. Silke war ja letztes Jahr im Urlaub schon in Berlin. Und da hat sie noch ein paar Automaten nachgereicht, die ihr wieder in den Sinn gekommen sind. Sie hat unter anderem einen Madenautomaten für Angler aufgetan. Und da habe ich mich daran erinnert, weißt du noch, wo ich in Kiel war und wir die Außenaufnahme gemacht haben? Da sind wir doch auch zu so einem Automaten gegangen. Und daran habe ich mich dann erinnern können, an diese ekligen Dinger da in den Plastikschüsseln. Dann hat sie einen Fotoautomat fotografiert, das war jetzt ein doppelt gemoppelt. Und da habe ich mir gedacht, ich war noch nie in so einem Fotoautomaten. Es gibt ja so viele, aber ich war in meinem Lebtag noch nie in so einem Fotoautomaten. Du brauchtest noch nie auf die Schnelle mal eben ein Passbild? Vor allem Passbilder, die sind ja genormt. Das konntest du ja mit den Dingern doch gar nicht machen. Selbstverständlich. Und wie? Das ist total gut. Die leiten dich richtig da durch. Da gibt es ein Sprachmenü und dann musst du deinen Sitz einstellen, dass du mit dem Kopf in so einem projizierten Oval bist, damit du halt genau in der Bildmitte ist. Ja, ja, das ist total gut. Ja, aber eine Katastrophe, das macht doch der Fotograf viel besser, der hübscht dich doch da noch aus. Für ein biometrisches Passbild, ganz ehrlich, da kannst du dich auch mal schnell am Bahnhof in den Automaten setzen. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Als damals vor, lass mich raten, wann war das, 15 oder 20 Jahren, diese Krankenkassenkarte rauskam mit Foto, Da hat man mich angeschrieben, hat mich meine Krankenkasse angeschrieben und gesagt, ich soll ihnen ein Foto zuschicken. Da habe ich gesagt, so ein Schmarrn, ein Foto für so ein, für eine Krankenkassenkarte, ja, was ist denn das Beklopptes? Habe mich vorne vor der Haustür an die weiße Hauswand gestellt, mein Freund hat ein Foto von mir gemacht und ich habe das Ding eingeschickt. Dann ist nichts passiert und zwar 10 Jahre lang ist nichts passiert. Und plötzlich habe ich eine Krankenkassenkarte zugeschickt bekommen mit einem uralten, furchtbar aufgenommenen Foto. Und das muss ich jetzt bei jedem Arztbesuch angucken, dieses Foto. Ja. Also aber seitdem also, bin ich geheilt. Na, aber wärst du dafür, also wärst du jetzt zufriedener, wenn es ein 10 Jahre altes Fotografenfoto gewesen wäre? Ja. Also die Fotos, die Fotografen machen für das Passfoto, das ist ja wesentlich besser. Und auch vom Format und von der Größe vom Kopf und vom Winkel, wie du den Kopf halten musst und so. Da gibt es ja auch Vorgaben, die du einhalten musst, wenn du dir ein Passfoto machen lässt. Also ja, das sagt dir der Automat, was ja, du aber doch. Das ist ja das Gute daran. Also vor allem, also ich habe beides mal gemacht. Ich hab mal für ein Passbild war ich beim Fotografen und mal war ich einfach schnell im Automaten, weil ich einfach vergessen hatte, mir ein Foto zu machen. So, und es war halt irgendwie, ich hatte den, ich brauchte den schnellen, weil der, ich glaube, mein Perso war schon abgelaufen und ich wollte das noch schnell am Montag vor einem Ausflug oder irgendwas abgegeben haben. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Und dann bin ich halt, ich wollte halt morgens um 8 gleich im Rathaus sein und habe dann sonntags abends am Bahnhof schnell das Foto gemacht. Es hat genauso lange gedauert wie beim Fotografen und es hat ungefähr das gleiche gekostet. Also das war kein großer Unterschied. Und die Dame im Rathaus, die hat sich da nicht so richtig drum gekümmert und hat gesagt, Mensch, das ist aber wenig gelungen, was sie da abgibt. Sie drucken das halt drauf und fertig. Ja, das solange das halt diesen Vorgaben der Biometrie entspricht, ist denn das vollkommen wurscht. Ja, nee, also da verlasse ich mich lieber auf den Fotografen, dass der mich auch ein bisschen ins rechte Licht rückt und vielleicht nochmal über die Nase pudert, damit die nicht so glänzt oder irgendwas. Also das muss dann schon sein. Das macht der Fotograf, Ja, klar. Was? Und dann mit diesem Schirm im Hintergrund, damit das Licht da anders reflektiert und so. Ah, ja, klar, das ist doch viel besser. Ja, aber vielleicht bin ich da auch zu eitel, ich weiß es ja nicht. Dann müssen wir jetzt dringend über dein Führerscheinfoto sprechen. Mein Führerscheinfoto? Ja, was ist denn da drin? Wolltest du gerade überleiten zu dem Autoautomat? Nein, ich wollte über dein Führerscheinfoto sprechen. Das ist ja so ein Ding. Also ich habe meinen Führerschein mit 17 gemacht. Ich hatte noch diesen rosafarbenen Lappen und den hätte ich auch immer noch, wenn ich nicht mal für einen Arbeitgeber den Personenbeförderungsschein hätte machen müssen. Und da brauchte ich dann aus irgendeinem Grund einen neuen Führerschein. Ja. Und das sind ja nun Fotos, die halt einfach scheißalt sind und wo immer alle dumm aussehen. Auch wie sieht es bei dir aus? Kann ich nicht mitreden, weil ich habe ihn auch inzwischen erneuert. Weil bei mir kam nämlich eine LASIK-Operation dazwischen. Ich habe mir meine Augen lasern lassen und habe dann den Vermerk, sie muss eine Brille tragen, habe ich rauscanceln lassen können. Und deswegen brauchte ich dann auch einen neuen und ich habe den rosanen auch nicht mehr. Aber warst du damals für ein Foto extra beim Fotografen? Ja, bin ich immer. Ja, ich sag ja, ich war noch nie in so einem Fotoautomaten, noch nie. Also dann haben wir jetzt, wenn du das nächste Mal im Norden bist, ja 2 Missionen, wenn ich das richtig sehe. Also wir beide müssen uns in so einen Fotoautomaten quetschen. Das sind ja die coolsten Geschichten, die in Fotoautomaten stattfinden. Und du musst ein Mettbrötchen essen. Ich will keine Geschichten mit dir im Fotoautomaten. Nein. Ich nehme das Mettbrötchen und den Döner sowieso. Ach Herrgott, der Döner ja auch. Genau. Und das Auto zerschlagen. Also wir haben viel zu tun. Das stimmt. Gott, oh Gott. Aber wenn du den Autoautomaten schon ansprichst, was ist das denn noch? Ja, habe ich auch durch Zufall entdeckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie mir das wieder zugetragen worden ist. Ich habe keine Ahnung. In Singapur gibt es seit letztem Jahr einen Autoautomaten. Und zwar ist das ein riesiges Hochhaus und da geht der Kunde unten im Erdgeschoss an einen PC und gibt dort in eine App ein, welches Modell er gerne haben möchte. Und daraufhin bewegt sich dann innerhalb dieses Turms, in der Mitte des Turms, eine Plattform und befördert das gewünschte Auto, das du ausgesucht hast, ins Erdgeschoss. Dann kannst du das Ding in Augenschein nehmen, kannst damit sogar Probe fahren, was ich extrem seltsam finde, weil da kann ja was passieren, der kann ja damit wegfahren oder kannst ja zu Schrott fahren oder so. Und dann kannst du nach der Bezahlung das Auto gleich mit nach Hause nehmen. Und diese Autos, die dort angeboten sind, sind nicht irgendwelche Kleinstwagen, wo man wirklich mal einen klauen könnte oder so, unbemerkt, sondern es sind Luxusmarken wie Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley oder auch Porsche. Wahnsinn. Und das Ding steht in Shanghai. Und das fand ich mal so richtig interessant, dass man heutzutage schon Autos einfach nur per Knopfdruck ausliefern kann. Also wenn du mal ganz eilig ein Auto brauchst, Jörn, du weißt, wie du das machen kannst. Muss ich vorher in den Passbildautomaten genau. Den Führerschein erneuern. Richtig, ja. Aber das ist mit Abstand der kurioseste Automat, den wir hier bisher hatten. Das ist richtig, ja. Das ist ein 15-stöckiger Turm und in dem sind 60 Autos untergebracht. Allesamt Luxusmarken. Unglaublich. Das ist echt verrückt. Gut, ich würde dann langsam zum Feedback rüberkommen. Wir haben nämlich einen Kommentar bekommen von Elke. Die schreibt, sie sich erstmal bedankt für unsere regelmäßigen Berichte aus Norden und Süden. Und sie klärt die MET-Frage auf, schreibt nämlich, dass es sowas Ähnliches wie MET auch in Süddeutschland gibt, zumindest bei ihr in Franken. Das nennt sich bei denen Keck oder Bratwurstkeck. Mein Fränkisch ist sehr mies. Sie hat auch noch einen Link mit reingestellt in den Kommentar, der Aufklärung ins Namenswirrwarr bringt. Sie schreibt, dass sie selber rohes Fleisch und rohen Fisch generell nicht so gerne mag. Aber vielen Dank jedenfalls für die Aufklärung. Ja, herzlichen Dank. Und dann haben wir auch wieder ein paar Twitter-Follower dazu bekommen. Ich hoffe, ich spreche die Namen jetzt alle richtig aus. Es sind ein paar schwierige dabei. Da ist einmal die Efimole oder der Efimole, ich nehme mal an, eine sie. Dann die Ronja-Show, der Puhvogel-Podcast, Kukinat230YT, die Vanessa und der Trollcontainer sowie der TJ und der Daniel oder Daniel Wallace. Daniel. Herzlich willkommen. Willkommen zu unseren Qualitätstweets. Na, so viel haben wir, glaube ich, letztes Mal gar nicht wieder geschrieben. Oder auch wohl, du warst fleißig. So ein paar Mal habe ich mich ein wenig dran erinnert, ja. Du hast von einem Zugreiseblog was retweetet. Da steht die Überschrift, das Bordbistro ist heute leider aus betrieblichen Gründen geschlossen, weil ein Bistro-Mitarbeiter volltrunken aus dem Zug gewiesen werden musste. Ach ja, richtig. Stimmt, darüber wollte ich auch noch gesprochen haben. Der hat sich einfach sehr, sehr stark selbst bedient an den Getränken, die es da gab und unter anderem eben auch am Bier. Und der war so besoffen, dass er nicht mehr in der Lage war, die Leute zu bedienen. Und dann hat der Zugchef gesagt, ja Freundchen, dann steigst du jetzt hier aber aus. Das fand der wiederum nicht so gut. Und im Endeffekt hat er dann die Bundespolizei zu Hilfe gerufen, um das Hausrecht durchzusetzen. Und als die dann auftauchten, verließ der Mitarbeiter freiwillig den Zug. Einen Atemalkoholtest hat er aber verweigert. Und das Bordbistro blieb auf der Fahrt von Basel nach Berlin geschlossen, bis dann in Berlin jemand Neues zugestiegen ist für die Rückfahrt. Unglaublich. Mit welchen Konsequenzen der wohl zu rechnen hat? Wird er jetzt entlassen oder nur verwarnt? Erstmal musst du abgemahnt werden, bevor du entlassen werden kannst. Alkohol am Arbeitsplatz? Ja. Nicht schlecht. Und dann hast du noch was Lustiges retweetet, das habe ich ja auch gefeiert. Also da musste ich ja das war der Hammer. Da hast du retweetet von Stefan Rusche. Der hatte nämlich einen Tweet abgesetzt: Mein italienischstämmiger norddeutscher Kollege ist begeistert. Ich habe ihn mit Moin Giorno begrüßt. Er findet, das passt hier im Norden perfekt für Italo-Nordlichter. Es ist ja herrlich. Moin Giorno, das ist mal ein tolle Begrüßung. Also, ich überlege hart, ob ich das nicht vielleicht einfach in meinen aktiven Wortschatz übernehmen möchte. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Moin Giorno. Naja, passt aber wirklich nur beim Italiener. Ja, das stimmt. Also einer Kebabstube solltest du das vielleicht nicht unbedingt sagen. Ich glaube, denen wäre es im Zweifelsfall egal. Aber der Gag wäre ja nicht. Vielleicht gibt es auch aus dem Türkischen irgendeine Entsprechung, die man da noch mit dranhängen kann. Moin Rabatt oder so ähnlich. Sagen wir, mehr Rabatt, wenn man reinkommt. Ja, ich weiß es gar nicht. Ja, Wahnsinn. Dann haben wir es an der Stelle wieder, oder? Mhm, würde ich auch sagen. Dann treffen wir uns im nächsten Monat wieder am 15. um 12 Uhr mittags. Bis dahin. Tschüss. Servus.